Es ist mir ein unwahrscheinliches Vorrecht, hier zu sein. Ein wirklich, wirklich, wirklich großes Vorrecht. Meine liebe Debbie lässt euch alle schön grüßen. Sie kann leider nicht hier sein. Sie ist in den Vereinigten Staaten. Sie fliegt morgen nach Hause. Oh, was heißt, oh, was ist los hier mit euch? Die fliegt morgen nach Hause. Sie kommt dann am Sonntag an. Aber sie hat gesagt, sie lasst euch alle schön grüßen. Sie hat sich einen Traum erfüllt. Seit 7 Jahren hat sie gespart, jedes Monat brav gespart. Sie wollte 21 Tage lang mit ihrer besten brasilianischen Freundin in Amerika einfach sein. Haben sich ein Auto gemietet, sind durch 7 Bundesstaaten gefahren. Und ich habe zu ihr gesagt, meine Liebe, du wirst mich 3 Wochen lang nicht kontaktieren. Ich möchte keine Nachricht von dir. Ich möchte kein Foto. Ich möchte keine Sprachnachricht. Ich möchte von dir nichts hören. Ich habe zu ihr gesagt, was ist? Ich habe noch nicht mal ausgeredet hier. Jammer da schon. Was ist denn los mit euch? Und ich habe zu ihr gesagt, hör zu. 7 Jahre sparst du, damit du mit deiner besten Freundin, die ist Direktorin eines unserer Waisenhäuser, damit du mit deiner besten Freundin 3 Wochen da in Amerika Urlaub machen kannst, da denkst du nicht an mich. Das wäre doch schade ums Geld, dass du so lange angespart hast. Du genießt jetzt 21 Tage lang mit deiner lieben Karina, ihre beste Freundin. Und heute hat sie mir dann doch eine Nachricht geschickt, weil ich habe, ihr mich ja in Liechtenstein gesehen habt oder online gesehen habt, habt ihr schon gemerkt, ich habe jetzt andere Haare. Ja. Wir haben eine tolle Schülerin. Normalerweise schneidet mir die Debbie seit 40 Jahren die Haare. Und die mag das nicht, wenn mir irgendjemand anders die Haare schneidet. Aber bei unserer Schule, bei der IPS, da waren die Haare lang. Es war so heiß. Und da wollte ich zum Friseur gehen und der war geschlossen. Und dann hatten wir eine Friseurin bei der Schule, die liebe Alonna. Und Debbie hat gesagt, brauchst du mir die Schere? Und sie hat gesagt, nein. Und Debbie hat gesagt, sowas. Und ich habe gesagt, ja, das ist ihr Arbeitswerkzeug, das packt sie nicht her. Und ich habe zu Debbie gesagt, ich werde sie bitten, die Haare zu schneiden. Und Debbie war sich da nicht ganz sicher. Hat gesagt, aber was ist, wenn sie die irgendwie vermasselt, dann muss ich das wieder, ich muss das dann wieder glätten, weil das macht sie seit 4 Jahrzehnten, schneidet Debbie meine Haare. Und sie hat das so gut gemacht, dass Debbie auch sie gebeten hat, ihre Haare gleich zu schneiden. Und die Alana, die wohnt circa 2 Stunden weg von hier, und ich habe ihr eine Nachricht geschickt, und gesagt, die kommt doch 2 Stunden vor der Konferenz vorbei und schneidet mir bitte die Haare. Und habe heute das Foto auf unsere Familiengruppe gestellt, also meine Frau, 3 Söhne und ich. Und die sofortige Antwort von Debbie war, wir reden ja Englisch miteinander, she said, say hi to that cutie. Sag hallo zu dieser, wie sagt man da, lieben. Ja, also Alona, jetzt weißt du, was Debbie von dir denkt. You're cute. Ich bin unwahrscheinlich dankbar, weil ich so überzeugt bin, dass Gott Dinge tut, auf die unser Herz schon sich immer gesehnt hat. Jeder von uns hat tief im Herzen eine Sehnsucht nach Jesus und nach sonst niemand und sonst nichts. Und wenn ihr hierher gekommen seid, weil ihr euch vom Reinhard was erwartet, dann kann ich euch, gebe euch Garantie, ihr werdet enttäuscht hier nach Hause gehen. Das ist dann eure Schuld, dafür übernehme ich keine Verantwortung. Ich meine das im Ernst. Wir alle wurden von Menschen enttäuscht. Jeder in diesem Raum wurde irgendwann, irgendwo mal von Menschen enttäuscht. Und das wird euch nicht anders gehen, wenn ihr eure Erwartungen in mich setzt. Das kann ich euch schon gleich sagen. Ich brauche keine Fans. Debbie ist mein Fan, mehr brauche ich nicht. Ein treuer Fan seit 37 Jahren genügt mir. Und ich brauche keine Fans, ich brauche Fans von Jesus. Ich verstehe auch, dass ihr durch mich gesegnet wurde. Habe sehr lange mir sehr schwer getan, damit umzugehen. Ganz, ganz, ganz schwer. Ich hab Leute immer wieder gerügt, wenn sie mir alles Mögliche Schöne gesagt haben und mir applaudiert haben. Und Debbie hat gesagt, du musst ein bisschen liebevoller mit ihnen umgehen. Und ich habe gesagt, ich mag nicht, wenn sie mich auf ein Podest stellen. Aber ich habe gelernt, ich habe gerungen damit, wirklich sehr, sehr lange gerungen damit, und habe gelernt, dass ich eben anerkennen musste, dass der Herr Jesus es irgendwie geschafft hat, so einen kaputten Österreicher zu nehmen und andere Leute dadurch zu segnen. Er hat es irgendwie auf die Reihe bekommen. Und ich verstehe das auch, dass ihr dafür dankbar seid. Und von dem her habe ich gelernt, den Dank anzunehmen, euch zu umarmen. Ich liebe ja Menschen unwahrscheinlich sehr von meinem ganzen Herzen. Wenn man am Ende des Tages nicht geliebt hat, hat man versagt. Das ist völlig klar, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Du kannst machen, was du willst, du kannst Millionär sein, du kannst Häuser haben, du kannst den größten Ministry der Welt haben, du kannst 1000 Gemeinden gegründet haben, du kannst Glauben haben, der die Berge versetzt. Am Ende deines Tages, wenn du die Menschen, denen du heute begegnet hast, nicht geliebt hast, hast du versagt. So einfach ist es klar geschrieben im Wort Gottes. Und von dem her, ich danke, dass ihr mich mögt, danke, dass ihr hergekommen seid, danke, dass ihr dankbar seid für das, was der Herr durch mich tut. Und ich möchte, dass ihr immer wieder an eines denkt, dass ihr hier seid und sagt, Herr, ich will deine Stimme in der Stimme des Reinhard hören. Denn wenn Jesus die nächsten 3 Tage nicht zu dir spricht oder nichts an dir tut, dann hast du Zeit, Geld und Energie verschwendet. Aber wenn du hier sitzt und sagst, Herr Jesus, ich muss deine Stimme in der Stimme des Reinhards hören. Ich muss dein Wesen in ihm sehen. Ich muss deine Worte von ihm empfangen. Dann wird es auch Ewigkeitsbestand haben. Alles andere ist nur Strohfeuer. Das feuert kurz auf und geht dann wieder weg. Aber wenn ihr durch Jesus oder von Jesus durch mich empfangen könnt, dann wird es auch dauerhaft wirklich standhalten. Ich möchte euch nur ganz kurz ein Video zeigen. Nur ein Momentchen, bevor ich euch zeige. Ich bin so dankbar dem Herrn. Ah, da hinten gibt es einen Büchertisch übrigens, habe ich gerade gesehen. Also hinten links gibt es Büchertisch. Wir werden bestimmt irgendwann Möglichkeiten noch haben, Bücher zu signieren. Ich bleibe danach gerne eine Stunde hier. Also um 23 müssen wir heraus. Und bitte, es ist immer dieses gleiche Dilemma für mich. Für mich ist das Dilemma. Es sind 1000 Leute hier in diesem Raum. Der Raum ist voll. Also circa 1000 Leute sind hier herin. Und wenn ich jedem von euch 5 Minuten Aufmerksamkeit gebe, sind das 5000 Minuten. Denke mal, wenn ich für jeden von euch 5 Minuten bete, sind das 5000 Minuten. Hast du dir schon mal ausgerechnet, wie viel das sind? Eine Minute hat 60, das heißt 600 Minuten sind 10 Stunden. Jetzt tu das mal auf 5000. Tu das mal umrechnen. Das sind ja Tage. So viel habe ich ja nicht, weil die Woche, die hat ja nur 168 Stunden. Denn stell dir mal vor, und wenn ich 5000 Minuten, da muss ich schon wieder zu Hause sein und schon wieder zurück. Ich fliege am Sonntag nach Hause, Mittwoch muss ich schon wieder zurückkommen, weil ich nach Prag fliegen muss. Wir machen nächste Woche eine Konferenz in Prag, nur Englisch und Tschechisch. Also wenn jemand dorthin gehen will, der nicht Englisch spricht, gibt es Englisch und Tschechisch. Von dem her, ich mache es einfach immer so. Ich bin hier, um euch zu dienen. So gut ich kann, bin ich hier, um euch zu dienen. Nur, ich kann nicht sagen, ja, ich nehme jetzt halt dich. Also, ihr müsst euch halt anstellen und wenn ihr nicht drankommt, ich kann auch nichts dafür. Was soll ich tun? Ich kann mich nicht klonen. Also von dem her, ich werde euch lieben, euch dienen, aber ich kann nichts dafür, wenn ihr nicht drankommt, weil ich werde euch so gut ich kann lieben und dienen, das verspreche ich euch. Sonntag muss ich weg, wenn ich nach Hause fliege. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich lebe, um den Menschen zu dienen. Ich habe Jesus als mein Vorbild genommen und Jesus war nie zu müde, war nie zu traurig, war nie zu kaputt, war nie zu fertig, um Menschen zu dienen. Jesus ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das hat er klipp und klar gesagt. Und das werde ich auch mein Bestes geben. Aber ihr seid eben reif und nicht sauer, wenn das halt nicht geht. Wir haben mit Brazilian Kids Care ein herrliches Jahr hinter uns. Intensiv, sehr intensiv, wunderbar, anstrengend, verwirrend, chaotisch, erfolgreich, wachsend. Der Herr tut unwahrscheinliche Dinge durch uns in Brasilien. Ich habe einen Traum in meinem Herzen. Ich habe das schon in Deutschland gesagt, seit etwa 5 Jahren, dass ich eine Schule haben will. Eine Schule für die Ärmsten der armen Kinder, die keine Hoffnung haben, die keine Zukunft haben, die nur die normale brasilianische Schulbildung kommen, damit da kommst du gar nicht weiter. Wir haben vor 3 Wochen das Grundstück gekauft und die Pläne sind auch schon fast fertig. Wir werden bald mit dem Bauen beginnen. Wir werden von 0 bis 9. Schulstufe eine Schule haben und die Kinder werden den ganzen Tag bei uns sein. Die Hälfte Tag werden wir sie unterrichten, so gut es geht, top akademisches Level. Und den Rest des Heftentags werden die Kinder so Art eine Kinderschule des übernatürlichen und prophetischen Erlebens von erster Schulstufe an. Dass die Kinder lernen. Die Kinder werden von Anfang an lernen, sie sind geliebt, sie können alles. Die Engel helfen ihnen bei den Prüfungen und was halt noch alles dazugehört. Und da sind wir einfach so dankbar. Debbie und ich ziehen hier um nach Teresina im Nordosten, 5 Tagesreisen mit dem Auto weg und wir sind auch sehr, sehr begeistert. Leute fragen, was werdet ihr tun? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Abraham wusste auch nicht, wohin er ging. Er wusste nur, wem er folgte. Und bei Debbie ist es auch so. Und bei mir. Als ich am Anfang unserem Vorstand gesagt habe, ich ziehe nach Teresina. Und Debbie war natürlich Teil der Meeting. Debbie war in der Meeting und sie hat gesagt, du ziehst wohin? Das sind 5 Tagesreisen von uns weg. Und ich habe gesagt, ich ziehe nach Teresina. Und sie hat gesagt, aber mit mir nicht. Ich ziehe da nicht hin. Sie hat gesagt, warum hast du mit mir kein Wort geredet? Du informierst den Vorstand hier bereits, dass du weit umziehst in den Nordosten Brasilien und wir haben kein Wort darüber geredet. Ich habe gesagt, na ja, ich möchte halt da hinziehen. Und Debbie hat gesagt, ja, aber ich nicht. Ich will und da dorthin auch will ich nicht. Und ich habe gesagt, okay, ich ziehe nicht nach Teresina. Und habe das losgelassen. Und dann ein paar Monate später kam die Debbie zu mir und sagte, der Herr hat zu mir gesagt, ich möchte nicht, aber es ist das Richtige zu tun. Also wir ziehen nach Teresina. Ich habe gesagt, siehst du, wir ziehen nach Teresina. Habe ich gesagt. Ich habe gelernt, loszulassen ist immer kein Problem, wenn es vom Herrn ist. Den Ismael, den lassen wir nicht los. Den Isa können wir ruhig opfern, weil wir wissen, den wird der Herr auch von den Toten auferwecken. Aber das, was wir als Menschenwerk machen müssen, das mögen wir nie loslassen. Weil wir immer Angst haben, dass es womöglich wir etwas verlieren. Aber ich habe gelernt, das vom Herrn kommt immer wieder zu mir zurück. Und es gehört uns ohnehin nichts, bis wir es losgelassen haben. Und wir ziehen jetzt nach Teresina im Ende des Jahres. Wir freuen uns beide. Debbie mit ihren 66 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich sie das letzte Mal so gesehen habe, so motiviert gesehen habe, so begeistert gesehen habe. Sie ist wie ein kleines Kind, das auf Weihnachten wartet. So, wir ziehen nach Teresina. Und wir wissen noch nicht, wo wir wohnen werden, aber die Wohnung sucht mich schon. Ich hatte ja nur keine Zeit gehabt, mich bei ihr zu melden, weil wir die letzten, ihr lacht da, ich ziehe das 13. Mal jetzt um. Das 13. Mal ziehen wir um und ich ziehe immer so um. Wenn ich woanders hin muss, wo der Herr will, dass ich dort bin, dann muss die Wohnung mich suchen. Und wenn ich dann Zeit habe, dann melde ich mich. Noch hatte ich keine Zeit. Aber ich werde mich dann melden, ich werde sagen, Wohnung, ich bin hier. Und dann irgendwo kommt irgendetwas zu mir und sagt, ah, hättest du Interesse an einer Wohnung in Teresina? Sage ich, ah, hier bist du, ja, hier bin ich. So sind wir immer umgezogen und so funktioniert das auch immer. Es klappt auch immer so. Der erste Umzug war nicht so, da habe ich mich noch gestresst, weil ich nicht verstanden habe, was es bedeutet, im nehmenden Glauben zu leben. Aber ab dem dritten Umzug, dann sind wir immer so umgezogen und haben immer so geklappt. Wird auch jetzt so klappen. Ich zeige jetzt mal ein Video, den wir zusammengestellt haben, damit ihr etwas seht und ein bisschen auch unser Herz verstehen könnt, wie es für die Kinder in Brasilien schlägt. Vielleicht stellst du dir mein Leben so vor. Ich feiere meinen Geburtstag, reise mit meiner Familie, spiele mit meinen Freunden. Aber die Realität ist, mehr als 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche sind in Brasilien von Kinderarbeit betroffen. Jedes Jahr werden in Brasilien 500.000 Fälle von sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen registriert. Allein in den ersten 4 Monaten des Jahres 2023 wurden der Notruf-Hotline DISC 100 17.500 sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Jugendlichen gemeldet. Jedes Kind sollte Zugang zu Bildung, Nahrung und vor allem Liebe haben. Nach 4 Monaten Tränenvergießen für die Bedürftigsten wurde der Verein Brazilian Kids Care gegründet. Heute arbeiten wir daran, Schutz und Fürsorge für Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Wir betreiben offiziell registrierte Waisenhäuser, die Unterstützung und Liebe für Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 18 Jahren bieten, welche aufgrund von Verletzungen ihrer grundlegenden Rechte aus ihrer familiären Umgebung weggenommen werden mussten. Ihnen fehlte zum Beispiel eine angemessene Ernährung, Gesundheitsversorgung, Unterkunft, Schulbesuch oder sie lebten Missbrauch und Gewalt. Wir fördern gezielt Aktivitäten, die gesunde soziale Interaktionen unterstützen und Möglichkeiten für eine ganzheitliche Entwicklung bieten. Dabei werden ethische, moralische, soziale, kulturelle und geistliche Werte betont. Derzeit haben wir Projekte und Waisenhäuser an verschiedenen Standorten in Brasilien und wir werden es nicht dabei belassen. denn unser Ziel ist es, ein Netzwerk von mindestens 100 Standorten für Kinder und Jugendliche zu schaffen, um Unterstützung und Ermutigung zu erhalten und sie zu befähigen, ein würdevolles und erfolgreiches Leben aufzubauen. Unser Leitungsteam arbeitet nicht für einen Job, sondern wir alle sind durch ein höheres Ziel vereint, Gott durch die Fürsorge und Aufmerksamkeit zu dienen, die wir den Kindern widmen. Erfolg misst sich für uns an der Intensität, mit der wir Gott, die Kinder und alle Menschen auf selbstlose, aufopfernde und bedingungslose Weise lieben. Wir sind alle verantwortlich für die Veränderung der Lebenswege der Kinder in Brasilien. Dankeschön. Ja, ich muss euch wirklich sagen, ich hätte mir nie in meinem Leben gedacht, was Jesus durch einen tun kann, der ihm einfach vertraut. Wenn ihr mich heute fragt, ich habe nicht mal gewusst, also wirklich auch nicht gewusst, ich habe damals kein Portugiesisch gesprochen, ich wusste nicht, was man macht, wie man Verein aufmacht, wie man irgendetwas macht. Heute haben wir beinahe 100 vollzeitlich Angestellte, die sich um hunderte Kinder kümmern. Und weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, Jesus braucht keine Heroes. Er braucht dich. Jesus braucht keine Heroes. Er braucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Mehr braucht er gar nicht. Er braucht nicht Menschen, die alles wissen, die genau alles ausgedüftelt haben, wie sie was machen müssen. Er braucht einfach Menschen, die sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Verwende mich, wie, wo, wann du willst. Und wenn er solche Menschen findet, egal welche Hautfarbe, welchen Bildungsgrad, welche Intelligenz, das spielt keine Rolle. Er will andere Menschen verwenden, jeden Menschen verwenden, um andere Menschen zu berühren. Wir haben kurz, und dann beginne ich euch etwas vom Wort Gottes mitzuteilen, kurz noch, wir haben noch zwei Dinge. Wir haben soeben fertiggestellt einen Glaubenskurs, wie man lernt, in wirklich biblischen Glauben zu wandeln, der Wunder bringt, der Resultate in unser Leben bringt. Und diesen Kurs haben wir jetzt fertiggestellt. Das sind 30-minütige Videobotschaften auf Deutsch, ganz speziell aufgenommen, wirklich, wie man lernt, ein praktisches Leben im Glauben zu leben. Der ist, ich weiß gar nicht, wie viel er kostet, aber ist erwerblich auf reinhardhirtl.com. Ich weiß gar nicht, wie irgendwie was, ich beschäftige mich mit den Sachen nicht, aber ich weiß, er kostet was. Wir haben auch ein monatliches Mentoring. Monatliches Mentoring, da nehmen wir 2 halbe Stunde Videobotschaften auf, die speziell nur für dieses Mentoring sind. Wie viele von euch sind ein Teil des Mentorings? Hebt mal die Hände. Oh, eine ganze Anzahl. Seid ihr gesegnet? Hilft es euch? Tut es euch gut? Ja. Zweimal in der Woche sind 30-minütige Videobotschaften und auch einmal, 12-mal im Jahr eine 3-stündige Zoom-Meeting, wo ich auch lehre und wo dann wir auch Fragen und Antworten geben. Okay. Ich werde heute den heutigen Abend beginnen mit einer Frage. Ich habe für euch hier etwas vorbereitet, was ich euch mitteilen möchte, was ich denke, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und ich fange mal mit einer Frage an. Und Debbie ist ja nicht hier. Das ist traurig auf der anderen Seite, aber auch sehr schön. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite sehr schön. Weil wenn Debbie hier wäre, die Debbie sagt immer, wenn mein Mann eine Frage stellt beim Predigen, antwortet ja nicht. Der will euch reinlegen. Ist ja eine Trickfrage. Also Debbie ist nicht hier, sie kann euch das nicht sagen, also sollt ihr antworten, okay? Antwortet ruhig auf meine Frage. Debbie hat mir heute eine Nachricht geschickt und ich habe gesagt, meine Liebling, jetzt ist dein Urlaub zu Ende, 21 Tage, morgen fliegst du zurück nach Hause. Und ich habe gesagt, hast du diese 21 Tage in vollen Zügen genossen? Und weißt du, was sie mir gesagt hat? Sie hat gesagt, ich habe in diesen 21 Tagen etwas Wichtiges gelernt. Ich dachte mir, oh schön, die verwendet den Urlaub, um was zu lernen. Sie ist doch schlau. Und was hast du denn gelernt? Sie hat gesagt, nie mehr in meinem Leben werde ich so lange mit irgendjemand verreisen ohne dich. Hat sie eine gute Lektion gelernt. Jetzt fehlt nur mehr, dass ich die Lektion auch lerne. Ich bin der Nächste. Ich werde diese Lektion, ich habe mir schon vorgenommen, ab 2024 werde ich diese Lektion lernen. dann werdet auch ihr mich mehr sehen, wenn ihr in den gleichen Bergen wandern geht, wo ich wandern gehe. Weil ich werde ab 2024 mir mehr Zeit nehmen für mich und meine Frau. Und da verkrieche ich mich in den Schweizer Bergen. Da gibt es so viele schöne Orte, wurde mir gesagt. Und ich sage euch nie, wo ich bin. Das sage ich euch erst immer, wenn ich wieder zurückgekommen bin. Dann poste ich. Ich habe gelernt, unseren sozialen Medienteam zu sagen, post nichts mehr auf Instagram von mir. Habt ihr gemerkt? Wir tun nur mehr auf Instagram posten, so Lehrdienste und solche Sachen. Nicht mehr, wo ich bin. Also das mache ich nicht mehr. Weißt du warum? Weil, ja, eben deswegen. Da gibt es eine liebe Freundin von uns, die hat gesagt, letztes Jahr, ich habe so am Herzen, euch ein paar Tage Urlaub zu schenken in der Schweiz. Und sie hat gesagt, welches Hotel willst du? Dieses oder jenes? Hat uns die beiden beschrieben. Dieses ist schöner, nobler, dieses hat eine schönere Aussicht. Und wir haben dann das mit der schöneren Aussicht genommen und sind angereist den ganzen Tag, unseren Hochzeitstag zu feiern. Wir haben auch hier gedient, das war letztes Jahr. Und dann hat diese liebe Freundin gesagt, ich habe mit dem Hotelbesitzer geredet, es ist so die Zeit und jetzt, es ist niemand im ganzen Hotel, nur eine einzige Person. Also ihr werdet dort wirklich Ruhe haben. Wenn ihr nichts postet auf Instagram, wird euch dort niemand finden und es wird alles ganz für euch ruhig sein. Wir kommen später am Abend an, es war schon zu spät, wir gingen dann gleich ins Bett. Nächsten Tag in der Früh gingen wir zum Frühstück runter und da war wirklich außer uns nur ein Hotelgast. Und ich gehe hin, ich hole mir die Sachen vom Frühstück und der eine Hotelgast bleibt stehen und starrt mich so an. Und ich habe gesagt, hallo, grüezi. Und die hat gesagt, wie hast denn du? Die kenne ich ja vom Internet. Bist du der Internetprediger? Und ich, Debbie ist weg, hat gelacht. Debbie hat nur gelacht. Die hat wirklich so gelacht. Die hat gesagt, ein einziger Gast im Hotel und auch dort finden Sie meinen Mann. Aber nächstes Jahr, der Ivan hat mir schon versprochen, er wird mir verhelfen, wird mir helfen, wo ich mich verstecken kann. Mit meiner lieben Debbie, der hat mir schon gute Tipps gegeben. Aber auf jeden Fall, wir haben vor, ab dem nächsten Jahr mehr Zeit im deutschsprachigen Raum zu verwenden. Das haben wir schon, Wohnung in Deutschland ist schon bereit. Und das ist unser fixer Plan, weil wir empfinden, dass das jetzt das ist, was der Herr für uns hat. Ich muss mein Leben halt ein bisschen ändern, aber wir werden auf jeden Fall mehr Zeit in Deutschland, Österreich und in der Schweiz verbringen. Und jetzt fange ich mit meiner Frage an. Okay? Na, beten wir noch, bevor ich mit meiner Frage anfange. Heiliger Geist, wir sind dir dankbar, dankbar, dankbar, dankbar, dankbar. Wir wissen, dass wir uns so auf dich verlassen können. Heiliger Geist, du bist herrlich, du bist genial. Du liebst es, uns in die Wahrheiten zu führen, die Jesus uns nicht offenbaren konnte. Das ist deine Aufgabe, das ist das, was du so gerne magst. Wir danken dir, dass du uns die Schatztruhe des Himmels aufmachst. Wir danken dir, dass wir uns verlassen können auf dich. Und Heiliger Geist, heute Abend haben wir eine tiefe, tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht, dass wir nicht menschliche Weisheit hören, nicht menschliche Wahrheit, nicht menschliche Erkenntnis, sondern dass wir heute Abend wirklich himmlische, göttliche Erkenntnis empfangen. Du Geist der Wahrheit, führe uns heute Abend in alle Weisheit. Wir wollen deine Stimme hören, wir wollen dein Wirken erleben. Und dazu geben wir dir völlige Freiheit. Wir geben uns dir ganz hin und wir sagen, Heiliger Geist, wir liefern uns dir so aus, dass du durch uns tun kannst, was immer du möchtest. Wir wollen dir auf keinen Fall im Weg stehen. Wir wollen dir auf keinen Fall diktieren, was du tun sollst. Wir sehnen uns danach, dass du derjenige bist, der tun kann durch uns, was er heute Abend möchte. Und wir versprechen dir, dass wir Jesus Christus alle Ehre dafür geben werden. Denn das ist, was du so gerne hast. Dafür danken wir dir, Heiliger Geist. Amen. Okay, meine Frage ist folgende. Wer von euch, und das ist keine Trickfrage, ist keine Trickfrage, ist wirklich eine ehrliche, aufrichtige Frage. Ich habe mich selbst diese Frage sehr, sehr viel gestellt. Wer von euch ist der Meinung, viele von euch kennen mich ja nicht, einige von euch kennen mich persönlich, andere kennen mich nur vom Internet. Und ihr wisst ja, im Internet kann man alles Mögliche erzählen. Also ihr kennt ja mich nicht wirklich, ihr wisst ja nicht, wer ich bin. Ihr wisst ja, viele von euch wissen ja gar nicht, ob das, was ich im Internet erzähle, wirklich real ist und authentisch ist. Die, die mich kennen, die wissen es. Die wissen, dass ich nicht Wasser predige und Wein saufe. Aber ihr anderen, ihr kennt mich noch nicht. Ihr könnt es glauben oder nicht glauben. Aber wer von euch denkt, dass ich eine Person bin mit starkem Selbstbewusstsein? Heb deine Hand, wenn du glaubst, ich bin eine Person mit starkem Selbstbewusstsein. Ganz ehrlich, keine Trickfrage. Das ist keine Trickfrage. Okay, die anderen glauben es nicht. Also wenn ich etwas Selbstbewusstsein gehabt hätte, hätte ich es jetzt verloren. Da stelle ich eine Frage, um von euch Ermutigung zu bekommen, und zerstört das alles. Ich gebe euch die Antwort. Die Wahrheit ist, ich bin eine Person mit absolut keinem Selbstbewusstsein. Ich habe null, null, null, null Selbstbewusstsein. Weißt du warum? Eines Tages hat der Herr zu mir gesagt, du musst dich entscheiden. Selbstbewusstsein oder Christusbewusstsein? Beides geht nicht. Beides geht nicht. Selbstbewusstsein oder Christusbewusstsein? Ich habe mich mit Psychologie beschäftigt, ich habe psychologische Kurse gemacht, ich habe mich mit Seelsorge beschäftigt, ich habe sogar eine Seelsorgeausbildung gemacht von einer der angesehensten Seelsorgedienste. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist alles für die Katz. Es ist insofern alles für die Katz. Denn all diese Dinge, die dienen dazu, um mir mehr Selbstbewusstsein zu geben. Und je mehr Selbstbewusstsein ich habe, desto weniger Christusbewusstsein habe ich auch. Beides geht nicht. Und ich habe es gelernt durch die Gnade Gottes und hoffe, dass ich jetzt bis an das Ende meines Lebens nie aufhöre zu lernen, dass ich niemals in meinem Leben dahin schwenke, dass ich irgendetwas tue aus einem gesunden Selbstbewusstsein, sondern dass ich alles tue aus einem hundertprozentigen Jesusbewusstsein. Wenn ich mein Leben, wisst ihr, eine unserer Mitarbeiterinnen in Brasilien, die hat mir diese Woche gesagt, ich sage, Reinhard, wenn ich nur denke, wie du arbeitest, dann werde ich müde. Ich werde müde, wenn ich nur an dich denke. Du predigst dort, du predigst da, du fliegst rüber, du fliegst zurück, zwei Tage später fliegst du wieder rüber. In der Nacht arbeitest du auch noch, wenn die anderen schlafen. Dann dienst du machst Brasilien Kids Care, du machst IBS, du machst... Reinhard! Und ich habe zu ihr gesagt, meine Liebe, manchmal mache ich den Fehler, dass ich für eine Minute auf mich schaue. Dann bin ich müde, dann bin ich frustriert, dann bin ich ausgelaugt, dann habe ich Ängste. Das tue ich nicht. Eine Minute ist schon zu lang. Ich versuche, so gut ich nur kann, mit null Selbstbewusstsein zu leben, sondern mit einer ständigen Jesusbewusstsein mein Leben zu verbringen. Ich habe zu ihm gesagt, Herr Jesus, ich möchte so leben, dass ich nicht mal einen Atemzug tätigen kann, ohne von dir abhängig zu sein. Und weißt du, viele Menschen schauen auf mich und denken, was der alles gemacht hat, was der alles geschafft hat, aber die wissen ja gar nicht. Die haben keine Ahnung, die kennen mein Leben nicht wirklich. Die hören, was ich mache, die hören, was ich predige, die hören mich was weitergeben, aber die wissen mein Leben nicht. Ich habe eines gelernt, das Öffentliche muss aus dem kommen, was zuerst im Verborgenen gelebt wird. Wenn mein öffentlicher Dienst nicht genährt wird aus meinem verborgenen Leben, meiner Beziehung mit Jesus, meiner Intimität mit ihm, wo ich von ihm alles nehme, alles habe, wo er mein Lied ist, meine Stärke ist, meine Kraft ist, meine Weisheit ist, alles ist, dann werde ich ausgepowert. Dann gibt es für mich gar keine andere Möglichkeit. Dann werde ich überfordert, dann werde ich ausgepowert, dann fühle ich mich überarbeitet. Dann fühle ich mich total überwältigt von Umständen, Situationen. Aber wenn ich lerne diesen wunderbaren Schlüssel, dass ein Christ darf kein gutes Selbstbewusstsein haben. Das darf er nicht. Ein Christ muss so leben, dass er jede Sekunde seines Lebens ein Jesus, ein Christusbewusstsein hat. Stell dir mal vor, nicht der selbstbewusste Reinhard, die Hoffnung der Herrlichkeit, sondern Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Denk einmal nur an diese Frage, die sich bestimmt ein jeder Christ irgendwann mal gestellt hat. Was ist, wenn ich für den bete und der wird nicht gesund? Habt ihr euch die Frage schon gestellt? Weil ihr selbstbewusst sein wollt. Was ist, wenn ich bete und der wird nicht gesund. Und dann versuchen wir irgendwann eine Lösung zu finden, wo wir uns so viel Selbstbewusstsein anarbeiten, anerziehen, erarbeiten, ergattern, erwirtschaften, erbeten, erfassen, erflehen, damit wir endlich selbstbewusst sind, wenn wir für die Kranke beten. Ja, was willst denn du denn machen? Du bist ja weder Arzt noch sonst was. Was willst du denn die Kranken heilen? Aber Christus in dir heilt ja die Kranken. Wie viele Leute haben sich Folgendes gesagt? Ja, was ist, wenn ich ein prophetisches Wort weitergebe? Das ist nicht vom Herrn. Siehst du? Selbstbewusstsein. Wir wollen selbstbewusst werden, damit wir auch gut im Prophetischen fließen können. Aber in dir drinnen steckt jemand, der heißt Jesus. Der will ständig prophetische Worte weitergeben. Der will Menschen verändern, der will Menschen berühren, der will Menschen lieben, der will Menschen heilen. In dir ist jemand, der will sich durch dich ausdrücken. Und wir müssen ähnlich zu dem Punkt kommen, wo wir aufhören damit, versuchen, selbstbewusste Menschen zu sein und Christusbewusst sein. Ich war vor kurzem, wir waren auf einer Kreuzfahrt, 6 der kostbarsten Menschen, Debbie, ich, Vinicius, der CEO von Brazilian Kids Care, seine Frau, die Daisa, Daniel und Annalegia. Wir arbeiten rund um die Uhr, unermüdlich, hart, und mir ist plötzlich bewusst worden, eigentlich, dieses Jahr war traurig. Letztes Jahr wurde mir bewusst, eigentlich letzten Sommer im August. Die haben mir gesagt, mit den 6 wertvollsten Menschen habe ich keine Zeit außer Arbeitszeit. Weißt du? Ich habe gesagt, Daniel, die einzige Zeit, die wir miteinander verbringen, ist zu arbeiten. Therese, wir sehen uns nur, wenn wir Meetings haben, Sitzungen haben, über die Schule sprechen, über Brazilian Kids sprechen. Und es war auch so, dass ich glaube, dass ich endlich aufgewacht bin. Ich habe eigentlich, wisst ihr, manche von euch denken, sie da rein, dieser liebe Kerl, aber ich sag dir was, mit mir verheiratet zu sein, da brauchst du eine besondere Gabe und Gnade. Keine Frau dieser Welt wäre bei mir geblieben. Die wären mir alle davon gelaufen. Das kann ich dir versprechen. Mir ist plötzlich bewusst geworden, ich hatte ja das letzte, vielleicht die letzten 1,5 Jahre. Ich habe immer viel gearbeitet, viel gedient. Aber mir wurde plötzlich bewusst, die letzten 1,5 Jahre hatte ich mit Debbie keine Beziehung mehr, außer Arbeitsbeziehung. Ich gehe erst ins Bett, wenn sie schon schlaft, und wenn sie munter wird, bin ich schon weg. Debbie hat mal zu mir gesagt, weißt du, wie haben wir überhaupt 2 Kinder bekommen? Wie ist denn das gegangen? Ich dachte mir, die Jungfrauengeburt, die gab es nur einmal. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich werde mein Leben ändern. Das verspreche ich euch allen hier hoch und heilig vor der Kamera, vor 1000 Leuten. Ich werde ab 2024 anders mein Leben leben. Das habe ich allen versprochen, das mache ich auch. Aber wisst ihr, da waren wir eben auf dieser Kreuzfahrt, weil ich gemerkt habe, ich brauche Zeit mit meinen engsten Freunden, meinen engsten Mitarbeitern. Und wir haben gesagt, okay, Handy bleiben ausgeschaltet, kein Internet. Niemand arbeitet. Wir 6 verbringen Zeit zusammen. Und natürlich, das ist ja auch gut so, sollen Leute ja auch tun. Schwierig ist halt, wenn du Urlaub machst, wenn du keinen Urlaub brauchst. Das ist das Schwierige. Ich brauche ja keinen Urlaub, um mich zu erholen. Ich bin ja nicht erholungsbedürftig. Das ist das Problem. Ich habe zum Herrn gesagt, okay Herr, ich gehorche dir und werde weniger arbeiten und mehr Zeit für Ruhe nehmen. Aber ich mache das nur aus Gehorsam. Aus blindem Gehorsam. Weil ich verstehe nicht, warum jemand mehr ruhen soll, der nicht müde ist. Ich verstehe es, wenn jemand müde ist. Aber ich tue mir da halt ein bisschen schwer. Aber ich werde dem Herrn gehorchen. Und dann habe ich halt gesagt, okay Herr, aber ich will nicht 7 Tage irgendwo auf einem Schiff sitzen und in die Karibik fahren, dass ich zumindest nicht einmal jeden Tag von dir verwendet werde, um irgendwo deine Liebe weiterzugeben. Und das hat er auch gemacht. Er ist sehr gut, der Herr, bei solchen Dingen. Wir durften jeden Tag wirklich, durfte ich erleben, wie der Herr mich auf genialste Art und Weise verwendet. Und einmal, da waren wir halt auch so unter vielen Leuten, und da war ich halt sehr lautstark. Sehr lautstark, Jesus gelobt, gepriesen, angebetet. Und Debbie hat gesagt, hör zu, das ist ein Ort, wo die Leute Ruhe haben. Denen interessiert das nicht, wie sehr du Jesus liebst, nicht um diese Uhrzeit. Und die Debbie hat dann gesagt, das ist doch peinlich. Sie hat gesagt, das ist doch peinlich. Sie hat gesagt, ist dir das nicht peinlich? Und ich habe gesagt, nein. Ich habe zu ihr gesagt, weißt du, ich lebe nicht Reinhard bewusst, ich lebe Christus bewusst. Und wenn du Jesus bewusst wirst, ist dir nichts mehr peinlich, machst du dir keine Sorgen, wenn es in die Hose geht. Wenn du betest, der Kranke wird nicht gesund, schlafst du trotzdem gut. Und wenn du das prophetische Wort weitergegeben hast und du kommst drauf, das war doch von dir und nicht vom Herrn, machst du dir auch keinen Stress. Den Stress machen wir uns, weil uns ständig eingetrichtert wurde, wir müssen größeres Selbstbewusstsein in unserem Leben haben. Und denke mal, ist das nicht konträr zu der Art und Weise, wie Jesus uns gelehrt hat zu leben? Jesus hatte kein Selbstbewusstsein. Jesus hatte ein Vaterbewusstsein. Jesus, die Bibel sagt, er tat nur, was er den Vater tun sah. Die Kameramänner da hinten, darf ich mich bewegen oder muss ich stillstehen? Darf ich mich bewegen? Wunderbar, wunderbar. Ich sehe da zwei Kameras und da, ich habe das schon gedacht, weil wenn ich mich nicht bewegen darf, dann werde ich dem gehorchen, aber wenn ich mich darf, bin ich halt dankbar. Und denke mal, unser Jesus, der lebte nicht abhängig von den Meinungen der Menschen, der machte sich keinen Stress, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und er brauchte nicht 3 Monate Seelsorge, weil er von den eigenen abgelehnt wurde. Der hat nicht gesagt, Vater, jetzt bin ich zu den meinen eigenen gekommen, die haben mich abgelehnt. Selbst in Nazareth, jetzt brauche ich bitte mal 6 Monate Pause, schickst mir einen guten Seelsorger, ich muss das mal aufarbeiten. Oder war es vielleicht ein Fluch der Vergangenheit, was war es denn? Irgendwas passt da nicht bei mir. Ich fühle mich jetzt gar nicht mehr wohl. Ich bin jetzt da, wie soll ich zu den Nächsten hingehen? Was ist, wenn mich die wieder ablehnen? Vater, du musst schon verstehen, ich wurde ja abgelehnt. Also jetzt ins nächste Dorf kann ich jetzt nicht gleich gehen. Wir brauchen mal eine Zeit, um das zu überwinden. Hör zu, überwinden musst du diesen ganzen Mist, wenn du selbstbewusst lebst. Wenn du Christus bewusst lebst, weißt du, Christus hat alles für dich bereits überwunden. Du weißt, alles hat er bereits für dich überwunden. Er hat alles gemacht, er hat alles gelöst. Er ist einfach derjenige, wo wir in so einer Abhängigkeit und Bewusstsein leben müssen, dass wir nicht mehr auf uns gaffen, sondern auf ihn blicken. Und wenn wir lernen, so zu leben, wirklich so zu leben, dann wirst du sehen, du kommst in eine Freiheit hinein, von der du gar nicht denken konntest, dass es so eine Freiheit überhaupt gibt. Es gibt eine Freiheit in Christus. Und hör zu, so viele Christen, die glauben, die brauchen so viele Befreiungen. Befreiungen vom Fluch der Vergangenheit, Befreiungen vom Generationsfluch, Befreiungen von dem, was der Vater gemacht hat, Befreiungen von der Ablehnung der Mutter, Befreiungen von 17 Generationen zuvor, die irgendwann mal da vielleicht was Falsches gesagt haben. Und die Großmutter hat einmal eine schlechte Aussage gemacht und jetzt habe ich noch das, die Konsequenzen. Und wir glauben, wir brauchen hunderttausende Befreiungen. Ich sage dir, welche Befreiung du brauchst. Du brauchst die Befreiung von dir selbst. Wenn du von dir selbst mal befreit bist und jeden Tag sagen kannst, Christus ist mein Leben, daher ist Sterben auch mein Gewinn, dann hast du keine Angst vor Covid oder Wirtschaftskrise oder sonst noch was. Dann quält dich keine Angst mehr. Wir machen uns selbst so kaputt, weil wir geglaubt haben, was die Psychologie uns gesagt hat, dass wir uns mehr Selbstbewusstsein aneignen müssen. Wisst ihr, ich habe das früher auch gemacht. Ich kann mich erinnern, ich habe mit 16 Jahren zu predigen begonnen. Und jedes Mal, wenn ich predigen musste, habe ich Folgendes getan. Damals gab es ja noch kein Handy, so wie heute, mit WhatsApp und Telegram und Gruppen. Das gab es ja alles nicht. Ich habe alle meine Leute, die ich gekannte, kontaktiert. Und E-Mail hatten wir damals auch noch nicht. Da riefst du alle an und sagte, ich brauche Fürbitter. Wo sind meine Gebetskämpfer? Ich muss übermorgen am Abend predigen vor so vielen Leuten. Bitte geht in den Gebetskampf für mich. Tut Fürbitte für mich. Und die habe ich dann alle angerufen und aufgefordert, Fürbitte zu tun für mich, damit ich doch gut predigen werde. Und dann habe ich die Predigt vorbereitet, endlose Stunden lang. Dann habe ich einen Besenstiel genommen. Der Besenstiel symbolisierte das Mikrofon. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und ich habe meine Predigt 3-mal durchgepredigt. Das habe ich gemacht, ja. Wirklich, habe ich wirklich so gemacht. Und ich habe mir selbst versucht, Selbstbewusstsein einzuimpfen und aufzubauen in mir selbst. Und wisst ihr, und ich habe gemerkt, je mehr Selbstbewusstsein ich mir angeeignet habe, desto weniger war ich von Jesus abhängig. Und irgendwann denke ich mal, so Scheibengeister, sagt man, oder wie sagt man das sonst? Irgendwo habe ich halt gemerkt, um Himmels Willen, was mache ich da? Um Himmels Willen, was mache ich da? Ich arbeite hart daran. Ich versuche, andere dazu ermutigen, für mich zu beten. Ich mache so viel, damit andere Menschen Gott dazu hinbewegen, dass er mir hilft, dass ich mehr Selbstbewusstsein habe, wenn ich vor den Menschen stehe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wenn ich mich vor den Menschen hinstehe mit Selbstbewusstsein, das Beste, was ich weitergeben kann, ist Menschliches. Das Beste. Dann kann ich vielleicht eine gute Rede machen, dann kann ich vielleicht Leute beeindrucken, dann kann ich vielleicht Leute sagen, wow, der redet schön. Nur ich möchte dir was sagen, in deinem Alltag, wenn du Krise in der Ehe hast, wenn deine Kinder Chaos machen, wenn du den Job verlierst, wenn alles drunter und drüber geht, dann hilft dir die schöne, gute Rede gar nichts. Dann hilft dir etwas, dass du weißt, Christus in mir. Christus in mir. Das ist das, was dich durch dein Leben bringt. Und ich habe einfach zum Glück, oder Gott sei es gedankt, Gnade Christus sei es gedankt, ich habe einfach erkannt, dass wenn ich Christus bewusst mein Leben lebe, dann kommt auch aus mir das heraus, was Christus zu geben hat. Wenn ich mein Leben Christus konzentriert, Christus fokussiert und Christus bewusst lebe, dann wird Folgendes geschehen. Dann wird Christus aus mir fließen. Und in dem Augenblick, wo ich nicht Christus bewusst lebe, sondern selbstbewusst lebe, dann kann nur das Selbst aus mir fließen. Und das haben wir schon gesehen, wo es hingeht. Dann sind die, die größere Visionen haben und selbstbewusst ihre Vision uns verkaufen, die sind die dann, denen wir nachfolgen. Und was geschieht? Wie viele von uns sind ausgebrannt im christlichen Leben, weil wir selbstbewussten Leitern gefolgt sind? Stimmt's oder stimmt's nicht? Hör zu. Ich habe meinem Freund Ivan gesagt, der einzige Grund, warum ich gesagt habe, ich will 100 Waisenhäuser bauen, damit meine Leute wissen, wir machen was. Ob ich je 100 Waisenhäuser baue oder nicht, ist mir in Wirklichkeit völlig egal. Ich bin keine visionsgetriebene Person. Ich habe genügend visionsgetriebene Leiter gesehen. Wenn du dann zurückschaust nach 30, 40 Jahren, ist eine Straße gepflastert mit Leichen. Das brauche ich nicht, wenn ich vor Jesus stehe. Ich bin eine Person, die ist davon getrieben, dass Christus jeden Tag durch mich zum Ausdruck kommen kann. Wie, wo, wann, ist völlig egal. Und wenn Christus durch uns nicht die Kinder erreichen kann, wenn Christus durch uns nicht die Orte verändern kann, wenn Christus durch uns nicht seine Liebe für die missbrauchten, kaputtesten, fertigen ausdrücken kann, dann ist es was. Dann haben wir wieder einen Mann, der wieder eine Vision hat, der die Vision gut verkauft, viele laufen damit, um helfen, die Mission zu erfüllen, und dann bleiben wieder so viele Menschen auf der Strecke. So sollen wir nicht mehr leben. Jeder von uns soll ein ständiges Christusbewusstsein haben. Das muss unser Verlangen sein. Das muss unser Bestreben sein. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir wissen, ich brauche nicht mehr Selbstbewusstsein, ich brauche kein Selbstbewusstsein. Und das kein Selbstbewusstsein lässt mich selbstbewusst aussehen, wenn ich Christusbewusst bin. Ich sage das noch einmal. Ich brauche nicht mehr Selbstbewusstsein, ich brauche kein Selbstbewusstsein, und das kein Selbstbewusstsein lässt mich Christusbewusst leben, und das scheint dann, dass ich selbstbewusst bin. Viele Leute glauben, wow, der Reinhard steht auf dem Mikrofon und wow, wenn die wüssten, dass ich 10 Minuten vorher da unten sitze und sage, Jesus, wenn du nicht redest durch mich, dann packe ich ein, dann sperre ich zu, dann gebe ich den Dienst auf. Jesus, in dem Augenblick, wo ich was für dich mache, höre ich auf damit. Solange du was durch mich machen kannst, können wir zwei zusammenarbeiten. Aber in dem Augenblick, wo du nicht mehr durch mich wirkst, bin ich weg, danke ich ab, mache ich was anderes. Verkaufe ich Schuhe, ich bin gelernter Schuhverkäufer, das kann ich bestimmt noch. Und es ist so wichtig, dass jeder Christ hinkommt im eigenen Leben zu der tiefen Überzeugung, mehr selbst Bewusstsein ist das, was die Welt mir verkaufen will. Mehr Christusbewusstsein ist das, was die Bibel mir anbietet. Und sie verkauft es nicht, sie bietet es mir an. Und weißt du, so viele von uns, ich bin so überzeugt davon, so viele Menschen von uns hätten jeden Tag von Gott verwendet werden können in deinem Alltag, dort, wo du stehst, dort, wo du einkaufen gehst. Aber denken mal ehrlich darüber nach, wie oft haben wir dieses kleine Wurdeln da gespürt? Sag doch diese Person was. Bitte ein Gebet an. Sprich etwas. Und was uns abgehalten war, Mangel an Selbstbewusstsein oder falsches Selbstbewusstsein. Wir haben auf uns geschaut. Wir haben auf uns geschaut und wir haben Gedanken zugelassen. Ja, was ist wenn? Wer bin ich? Wer bin ich? Weißt du, wer du bist? Du bist Jesus auf Erden wandelnd. Wenn du wirklich weißt, wer du bist, dann willst du gar kein Selbstbewusstsein mehr haben. Dann bist du so Jesus fokussiert, dann bist du so Christus fokussiert, du stehst auf morgen und es geht gar nicht anders als Jesus, Jesus, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Und das letzte Atemzug wird sein, Jesus, was für ein herrlicher Tag es doch war. Oh Jesus, oh Jesus. Und wenn du lernst, so zu leben, dann ist Vertrauen für dich nichts Schweres. Mich hat jemand gefragt, Reinhard, ist es schwer, alle Menschen zu lieben? Ich habe in Brasilien so herrliche Dinge erlebt. Ich wurde beraubt, bestohlen, auf eine Art und Weise von Christen, von Pastoren. Das geht in zigtausende Franken, Euros hinein, das mir persönlich gestohlen wurde. Die erste Woche, wo ich in Brasilien ankam, wurde mir schon mein Handy gestohlen. Das hat mir mein Sohn mitgegeben und gesagt, Papa, ich habe mir ein neues Handy gekauft. Ich will, dass du das Andenken an mich hast. Bitte, Andenken an mich. Das wurde mir in der ersten Woche schon in meinem eigenen Haus von christlichen Handarbeitern gestohlen. Und dann habe ich gedacht, interessant. Und dann habe ich mit dem Pastor dort geredet und er hat gesagt, ja, warum lässt du ein Handy in der Wohnung liegen? Ja, weil das meine Wohnung ist. In meiner Wohnung kann ich kein Handy mitlegen. Ja, nicht, wenn jemand bei der Tür reinkommt. Ja, aber die sind doch Christen. Ihr habt die geschickt, die Gemeinde hat die geschickt. Das sind die Mitarbeiter der Gemeinde. Ja, das bedeutet gar nichts. Und ich bin in Brasilien so viel bestohlen, belogen, beraubt, betrogen worden. Und Debbie sagte irgendwann mal sauer zu mir, sagte sie, hör zu, du hast mehr Geduld als Gott. Das ist schon etwas zu übertrieben, zu überspitzt. Irgendwann musst du auch mal, so weißt du, steh mal auf und lass dich nicht mehr ausnutzen. Ich sage, ja, ja, ja, ja. Und weißt du, und dann habe ich versucht herauszufinden, wer von den zwei Arbeiten das Handy gestohlen hat, weil das war ja gesperrt. Ich wollte ihnen den Code geben, damit ich es auch verwenden kann. Was hat das für einen Sinn? Naja, logisch. Was hat das für einen Sinn? Der stiehlt ein Handy und kann es nicht verwenden. Drum lasse ich in meinem Auto immer die Autopapiere drinnen. Ich denke mir, wenn er das Auto stiehlt, soll er gleich die Papiere auch dazu haben. Weil, was hat er von einem Auto, das er gestohlen hat, ohne Autopapiere? Meine Autopapiere sind immer im Auto drinnen. Also jetzt weißt du mal, wenn du ein Auto brauchst, wo du eins findest, wo die Papiere schon im Auto drinnen sind. Und weißt du, dann hat mich jemand, immer wieder fragen mich Leute, Reinhard, ist es schwierig, Menschen zu lieben? Warum laufst du nicht weg von Brasilien und schmeißt den Hut drauf? Und ich sage zu ihr, weißt du, für Menschen, die Christus bewusst leben, die sich geliebt wissen von Jesus, für die ist es unwahrscheinlich schwierig, nicht zu lieben. Die müssen eine bewusste Entscheidung treffen, den liebe ich jetzt nicht, sonst geht's gar nicht. Wie kann ein Geliebter nicht lieben? Sagen wir mal. Wie geht das? Geht gar nicht. Geliebte Menschen lieben Menschen, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wenn wir verstehen, wie katastrophal eigentlich selbstbewusstes Christenleben ist und wie sehr wir uns einschränken, wie sehr wir immer den Menschen von uns etwas mitgeben, anstatt von Christus, der in uns lebt, der in uns wohnt, der sich durch uns ausdrücken will. Und so hat es uns Jesus auch vorgelegt. Darum hat Jesus ja Geduld mit allen, er liebte allen. Die einzigen, die er konfrontiert hat, waren die Pharisäer waren, weil er die Menschen zu sehr geliebt hat, dass er das zugesehen hat, und die Jünger, die im Unglauben gelebt hat. Zeig mir mal, wo Jesus was anderes konfrontiert hat, außer Unglaube und außer die Pharisäer, das Religiöse, das Heuchlertum. Die Frau im Ehebruch, die hat er nicht konfrontiert, auch nicht verurteilt. Den Zacchaeus hat er auch nicht verurteilt. Die Prostituierte zu den Füßen, die hat er geliebt, die hat er akzeptiert. Jesus wurde genannt ein Weinsäufer, ein Fresser und ein Freund der Sünder. Stell dir mal vor, du nennst heute deinen Pastor Weinsäufer, Fresser und Freund der Sünder. Sag zu dem Papa, sag ruhig, sag Papa, ich möchte gern, dass du Jesus ähnlicher wirst. Ich möchte gern, dass du Weinsäufer, Fresser wirst und ein Freund der Sünder. Aber denk mal, wir haben uns ein Bild von Jesus zusammengebastelt. Unser lieber Daniel, mein Mitarbeiter, der sagt immer so, er sagt oft, ja, wir haben alle unseren eigenen Jesus. Wir haben den Jesus, der uns eben hineinpasst in unseren Lebensstil, in unsere Theologie, in das, was wir uns eben zurechtgerichtet haben. Aber in Wirklichkeit gibt es nur einen Jesus, der uns zum Vater wahrhaftig gezeigt hat. Der uns zeigt, wie gut, wie herrlich, wie liebevoll und wie wunderbar der Vater ist. Und Jesus lebte nicht in irgendeinem Selbstbewusstsein. Und ich weiß, es gibt Pastoren und Theologen, die glauben, dass Jesus auf dieser Erde Gott und Mensch war. Das will ich mal so stehen lassen. Das ist okay für mich. Ich glaube es halt nicht. Ich glaube, Jesus wandelt auf dieser Erde nur als Mensch. Das ist mein Verständnis. Die Bibel sagt in Philipper, er ließ die Gottheit zurück, entblößte sich, entledigte sich seiner Gottheit. Er hat die Gottheit völlig lassen, hat sie nie angetastet und er wandelte 33,5 Jahre ja auf dieser Erde als Mensch. Er hat die Wunder als Mensch getan. Er musste dem Vater vertrauen. Die Bibel sagt, er tat nichts außer das, was er dem Vater tun sah. Also Jesus lebte es uns vor, wie man sich lebt, so dass der Vater verherrlicht wird, so dass das Übernatürliche fließt, so dass das Leben Gottes sich ausdrückt. Er lebte es uns vor, indem er nicht selbstbewusst lebte, sondern ständig vaterbewusst lebte. Er tat nur das, was er dem Vater tun sah. Jesus reagierte nie auf den Druck der Menschen. Da macht er sich keinen Stress. Wenn die Bibel sagt, er tat nur, was er den Vater tun sah, dann bedeutet das, dass auch wenn die Menschenmengen um ihn herum drängten, dann sah er den Vater, wie er diese Menschenmenge jetzt liebt und sie heilt und ihnen dient. Er lebt in einem anderen Bewusstsein, als ständig auf sich selbst fokussiert. Und wir sehen das auch in der Bibel. Wir sehen das im Leben des Apostel Petrus. Petrus war ein Mann mit einem unwahrscheinlichen Selbstbewusstsein. Debbie und ich, wir mögen die Serie The Chosen gerne. Ich weiß, da gibt es Leute, wenn ich das sage, die sagen, aber wie kannst du? Hör zu, ich mache das, was ich will. Ob du das magst oder nicht, mach du auch, was du willst. Wenn du Jesus bewusst bist, nicht selbstbewusst, dann macht dir die Meinung des anderen nichts aus. Kommen Leute, die mir sagen, aber die Chosen, das ist doch, was weiß ich, falsch dargestellt. Ich sage, ja, okay, dann schaust du nicht an. Wenn du es nicht magst, schaust du nicht an. Ich mag's. Eine Szene habe ich bis jetzt nicht gemacht, aber den Rest mag ich. Gefällt mir gut. Und Debbie liebt halt den Petrus so schön bei The Chosen. Das ist ihr Lieblingscharakter. Mein Lieblingscharakter, ich weiß nicht, da gibt es so viele. Ich mag den Matthäus unwahrscheinlich gern. Ich mag auch die Maria Magdalena total gern. Der Nikodemus hat mir auch gut gefallen. Aber Debbie liebt diesen Petrus. Der fasziniert sie halt so. Aber wenn du durchschaust das Leben Petrus in der Bibel, in den Evangelien, in seinen Briefen und auch ein bisschen kirchengeschichtlich studierst, dann wirst du merken, dass es einen großen Unterschied gab zwischen Petrus und Paulus. Einen unwahrscheinlich großen Unterschied. Der Apostel Petrus war ein Mann, der lebte in unwahrscheinlichem Selbstbewusstsein. Von das, was wir Selbstbewusstsein nennen, so persönlich, der wusste, was er zu sagen hatte, der war immer der Erste, der hatte keine Angst, alle blieben im Boot drin, ich steige schon raus. Ich werde schon zeigen. Ich mache das schon. Wenn alle sterben, ich nicht. Ich verleugne nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Lauft euch alle davon. Ich bleibe hier. Und Petrus war ein Mann, der lebt in diesem Selbstbewusstsein. Und er hat das auch nicht abgelegt, als er schon im Dienst war, nachdem Jesus zum Himmel gefahren hat. Ich werde euch das alles zeigen, heute und morgen und übermorgen, wenn ich dazukomme und wenn der Heilige Geist was anderes sagt, hören wir mit dem auf, was ich euch sagen will. Aber ich habe vor, euch zu zeigen, wie Petrus viele Jahre seines Lebens in einem Selbstbewusstsein gelebt hat, das ihn sogar eingeschränkt hat. Es hat ihn sogar eingeschränkt. Und der Apostel Paulus zum Vergleich, der hätte viel mehr Grund gehabt zum Selbstbewusstsein als Petrus. Der Apostel Paulus, der hat alles gehabt, was man braucht, um im christlichen Dienst selbstbewusst zu sein. Der war gebildet, bis man, es geht nicht besser, zu den Füßen Gamaliels. Der Apostel Paulus wäre, so würden wir heute sagen, einer der Top-Gelehrten und Theologen, die es gibt. Er sagt selbst, ich war vollkommen gemäß dem Gesetz. Und der Paulus verwendet ein Wort im griechischen Urtext, das nichts anderes bedeutet, du kannst hineinschauen im Urtext. Paulus sagt, das ist mir alles scheiße. Er verwendet dieses Wort. Er verwendet das Wort für Menschenkot. Das ist für mich scheiße. So würde er heute sagen. Alles das, was ich gehabt habe, alles das, was mir Selbstbewusstsein gegeben hat. Ich liebe den dritten Kapitel von Philipper. Alles das, das vergesse ich, das lasse ich da hinten, das hat keinen Wert, das ist Code für mich. Alles das, alles das, alles das. Ja, warum machst du das alles, Paulus? Das, was früher so wertvoll war, das für mich so wichtig war, all das, was mir mein Selbstbewusstsein gegeben hat, ist Code, damit ich nur ihn kennen möge. Ihn und die Kraft seiner Auferstehung und teilhaft mit seiner Leiden sein möchte, sein möge. Und Paulus hatte so ein Christusbewusstsein, so ein Jesus-Fokussiertsein, dass Paulus leiden konnte wie die anderen nicht. Dass Paulus auch verwendet werden konnte, wie die anderen nicht. Dass Paulus gesagt hat, hört zu, ich kam zu euch mit großer Schwachheit und Furcht und Zittern. Der Paulus, der alles gewusst hat, der perfekte Theologe, der kam mit Furcht und Zittern. Was war sein Furcht und Zittern? Wisst ihr, Paulus stand nicht vor den Korinthern mit Furcht und Zittern, weil er Angst gehabt hat, dass er kein guter Prediger sein wird. Der Mann konnte reden. Das Furcht und Zittern, mit der Paulus gekommen, dass ich, ja, nichts anderes predige, außer nur Christus und Christus den Gekreuzigten. Ich habe euch Christus vor Augen gemahlen, hatte gesagt. Ich kam in großer Schwachheit und in meiner Schwachheit kam die Stärke meines Herrn durch mich durch. Und denk mal, weißt du, ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, Debbie hat zu mir damals gesagt, das war vor vielen Jahren, habe ich zu ihr mal gesagt, Liebling, ich habe ein neues Flehen in meinem Herzen. Und ich habe Gott so angefleht, dass er mir dieses Gebet doch beantwortet. Ich habe gesagt, Herr Jesus, bitte tu mir einen Gefallen und mach mich zum schwächsten Menschen der ganzen Erde. Herr Jesus, bitte lass es keinen Prediger, keinen Christen geben, irgendwo auf dieser Welt, der schwächer ist als ich. Und er hat gesagt, was betest du für dumme Gebete? Ich meine, der schwächste Mann der ganzen Welt? Was mache ich mit einem schwachen Mann, hat sie sich wahrscheinlich gedacht. Und wisst ihr, hunderte Mal in meinem Leben habe ich gesagt, Herr, bitte bewahre mich davon, stark in mir selbst zu sein. Herr, bitte behüte mich davor, dass ich in diese Gefahr hineinschlittere. Ivan hat die letzten Tage etwas gesagt, er hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Wisst ihr, ich höre Leuten ganz genau zu, wenn sie was sagen. Auch wenn wir beim Kaffee irgendetwas reden. Ich höre normalerweise, höre ich sehr, sehr genau zu. Ich versuche immer, die Stimme in der Stimme zu hören. Bei Kindern, bei allen Menschen. Wenn Leute irgendwas sagen, wo ich irgendwo sitze, ich immer da, ich sitze da und lächle, aber tief drin in meinem Herzen sage ich, Jesus, wenn du da was sagst durch den Mund dieser Person, ich will nichts verpassen. Absolut nichts will ich verpassen. Und der hat die letzten Tage etwas gesagt, was mich so tief getroffen hat, wo ich so überzeugt bin, dass er hat nicht als Ivan, mein lieber Freund, gesprochen, sondern als Prophet Gottes. Wenn du einen Millimeter abweichst, bist du 100% daneben. So war es doch, oder? Wenn du einen Millimeter abweichst, bist du 100% daneben. Wenn du einen Millimeter abweichst von Christus Bewusstsein, bist du 100% daneben. Bist du 100% daneben. Entweder er durch dich, er in dir oder du für ihn. Beides geht nicht. Beides geht nicht. Und wir haben uns abgerackert, so viel für ihn zu tun, für ihn zu arbeiten, für ihn zu leisten, noch einen Dienst für ihn zu schaffen und zu machen. Und dann kam es schwierig, dann haben wir gedacht, vielleicht schaffe ich das doch nicht. Dann haben wir versucht, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Dann haben wir alles getan, damit wir hinkommen zu dem Punkt, dass, okay, ich habe jetzt den Mut, ich reiß mir den Mut zusammen. Ich habe jetzt diesen Mut. Das schaffe ich jetzt. Jesus, ich diene dir. Du bist es mir wert. Für dich mache ich das. Und mit dem Mut, den wir zusammen gerauft haben, gehen wir dann hinauf und wir dienen den anderen Menschen. Und wir merken gar nicht, dass die anderen Menschen nichts von uns brauchen. Die anderen Menschen, die brauchen nichts von uns. Die brauchen weder deine Weisheit, noch brauchen sie deine Liebe. Hör zu, die menschliche Liebe, die reicht dir auch nicht aus. Glaubst du, irgendein Mensch braucht deine menschliche Liebe? Wisst ihr, ich habe es in Liechtenstein gesagt. Jedes Mal, wenn ich einen Menschen umarme, in meinem Herzen sage, jetzt liebt Jesus dich durch mich. Jetzt liebt Jesus dich durch mich. Menschen brauchen die Liebe Gottes. Und wenn du einen Menschen umarmst, lass Jesus durch dich ihn umarmen. Wenn du einem Menschen ein gutes Wort sagst, lass Jesus durch dich ein gutes Wort sagen. Jesus will ständig etwas durch dich tun. Aber wenn du nicht aufhörst, selbstbewusst versuchen zu leben, wenn du nicht aufhörst, zu dem Punkt zu kommen, wo du endlich eine selbstbewusstere Person sein kannst, was soll er dann durch dich tun? Jesus kann doch durch Selbstbewusste nicht arbeiten. Jesus kann nur durch Hingegebene arbeiten. Hingegebene, die verwendet er. Selbstbewusste, da kommt dann so Vermischung raus, ein bisschen von ihm, ein bisschen von mir, das Ganze vermischt sie dann so und dann kommt mehr Chaos raus wie Gutes. Und hunderte Male habe ich zum Herrn gesagt, Jesus, ich will, und das habe ich vor bestimmt 25 Jahren der Debbie damals gesagt und dem Herrn gesagt, und ich habe meine Meinung nicht geändert, immer wieder sage ich ihm, Herr, bitte, bitte, bitte schenk mir doch die Gnade, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, der schwächer ist als ich. Lass mich so schwach sein in mir selbst. Weißt du warum? Denn wenn ich in mir schwach bin, dann ist er in mir stark. Und nur in dem Maße, wo ich bereit bin, nicht selbstfokussiert, selbstbezogen, selbstbewusst zu leben, sondern in mir selbst im Reinen schwach zu leben, nur in diesem Maße kann auch Christus sich durch mich ausdrücken. Und jeden Tag gibt es Menschen, wo er sich durch dich ausdrücken möchte. Und weißt du, was das Schöne ist? Die Selbstbewussten, die müssen dann kämpfen und arbeiten an ihrem Herzen, dass wenn Leute das, was sie tun, ablehnen, dass sie wieder ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Dann müssen sie sich sagen, ah, okay, ich darf dich persönlich nehmen. Okay, Reinhard nimmt sich persönlich. Nein, komm, es ist schon okay, nimm es nicht persönlich. Die Christusbewusstsein, die machen sich da gar keinen Stress. Weil die Christusbewusstsein, die wissen, es geht immer um Jesus. Er in mir, er ist meine Weisheit, er ist meine Kraft, er ist meine Stärke, er ist mein Lied, er ist mein alles. Diese Zita hat nicht gewusst. Und Ivan, als sie diese Bändchen gedrückt haben, Jesus is enough, das ist das nächste Buch, das ich schreibe. Victor weiß es. Das ist mein nächstes Buch, das ich schreibe. Die haben es ja nicht gewusst. Die haben ihr Bändchen gemacht, ohne dass sie gewusst haben. Mein nächstes Buch heißt, Jesus ist genug. Er ist so genug, dass du kein Selbstbewusstsein mehr brauchst. Stell dir mal vor, Jesus ist so genug, dass du ohne Selbstbewusstsein ein Kraftkanal sein kannst von seiner Herrlichkeit. Wie sehne ich mich, wie träume ich davon, dass irgendwie der Herr in seiner Güte, in seiner Kraft irgendwie mich verwenden möge, um auf der ganzen Welt eine wahre Gemeinde hervorzubringen, die so Jesusbewusst, Jesus fokussiert, Jesus konzentriert ist, dass der Kaputteste, der Fertigste, der Kleinste, der sich am wertlosesten fühlt, der Größte im Reich Gottes ist. Hat uns Jesus nicht gesagt, das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich? Und dann hat er gesagt, aber ich habe das bereits getan im Kolosserbrief im 2. Kapitel. Ich habe mich bereits rausgerissen aus diesem Reich, hineingesetzt in das neue Reich. Und er hat uns gesagt, Johannes der Täufer war der Größte, der je gelebt hat. Der größte Prophet, den es je gab, war Johannes der Täufer. Und dann sagte Jesus, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als... Wenn Johannes der Größte war, der lebte, und der Kleinste im Reich Gottes größer war als der Johannes, der Täufer, und gemäß Kolosser 2, du hineinversetzt wurdest in das Reich Gottes, dann egal wie elendiglich du dich fühlst, wie klein du dich fühlst, wie schwach du dich fühlst, egal wie viel Missbrauch du erlebt hast, egal wie deine Vergangenheit aussieht, egal wie du aufgewachsen bist, du bist größer als Johannes der Täufer. Das bist du. Aber das bist du nur deswegen, wenn du Christus in dir leben lässt. Das bist du nur deswegen, wenn du ergreifst, du wurdest zu einer neuen Schöpfung. Und du musst aufhören, selbstbewusst zu leben und dich zu einem Punkt bringen, wo du sagst, ich entscheide mich, ab heute ist mein Fokus, mein Bewusstsein auf ihn. Jesus lebt doch in mir, er versteckt sich nicht, er sperrt sich nicht ein, er ist nicht beleidigt, wenn Leute mir böse sagen, er macht sich keinen Stress. Wisst ihr, so habe Clayton seine Prüfung geschafft. Ich habe gesagt, Clayton, warum hast du solche Angst vor der Prüfung? Ich habe dir das doch 3 Jahre lang beigebracht. Jesus vermasselt keine Prüfung. Also geh, setz dich hinein, geh hin, lass Jesus die Prüfung machen und du sagst, okay, Jesus, mach die Prüfung, ich arbeite mit dir zusammen. Wir beide sind zusammen Mitarbeiter. Hat die Prüfung mit 97% Auszeichnung geschafft. Und denk mal, stell dir mal vor, die Leute sagen alle, ja, jeder Mensch hat Potenzial. Was sagen denn die super gescheiten Leute? Die Bibel sagt, die Gescheiten der Welt sind gar nicht gescheit bei Gott. Darum hat er mir so viel Hoffnung gegeben. Ich habe nur 8 Jahre Schulbildung gehabt. Das war ja mein Glück, weißt du, dass ich in der Welt nicht gescheit bin. Daher bin ich im Reich Gottes gescheit. Es ist wirklich so. Die Gescheiten tun sich so schwer mit der Weisheit Gottes. Denke mal, wie viele Dinge wir Weisheit nennen, was in Wirklichkeit nichts anderes ist als Unglaube mit einem Deckmantel der Weisheit. Die Weisheit Gottes ist das Kreuz. Die Bibel sagt klipp und klar, die Weisheit Gottes ist das Kreuz. Was ist das Kreuz? Du stirbst, ich lebe. So simpel ist das Kreuz. Wir glauben, wenn wir von der Weisheit des Kreuzes reden, dann reden wir nur davon, dass Jesus darauf gestorben ist. Nein, die Weisheit des Kreuzes ist, du Lebendiger wurdest am Kreuz mit Christus niedergenagelt und gestorben. Und jetzt wurdest du mit Christus auferweckt. Das ist wirklich Weisheit. Wie kann ein... Wie kann ein Toter Seelsorge brauchen? Stell dir mal vor. Aber das Kreuz ist uns nicht weise genug. Wir wollen menschlichere Weisheit. Die göttliche Weisheit ist, du bist mit Christus gestorben. Aus, fertig, Ende. Das ist die göttliche Realität, die Wahrheit. Und dann bist du mit Christus als neuer Mensch aufgestorben, auferstanden. Und der neue Mensch braucht keine Seelsorge und der alte ist tot. Also, wenn der neue keine Seelsorge braucht und der alte ist tot, warum brauchen Christen Seelsorge? Ich sage das als ausgebildeter Seelsorger. Ich habe sogar irgendwo ein Diplom mal gehabt. Aber denk mal dran. Wir haben unser Christenleben so sehr nach den Methoden und Weisheiten dieser Welt gelebt. Wir haben Dinge nicht erlebt, die wir leben wollten. Dann haben wir versucht, eine Theologie aufzubauen, die erklärt, warum das nicht geschehen ist. Der größte Teil der Theologie in der Gemeinde betreffs Zeichen und Wunder und Heilungen ist darauf aufgebaut, um zu erklären, warum das nicht geschehen ist, was hätte geschehen sollen. Denk mal, wenn du nur die Lehre der Bibel hernimmst, das vollbrachte Werk des Kreuzes und was alles dazu gehört, wenn du nur diese Lehre hernimmst, dann gibt es nicht einen einzigen Grund außer Unglaube, dass ein Mensch nicht geheilt ist. Da gibt es kein Wurzelsuchen in der Bibel. Da gibt es keinen Generationsfluch. Christus wurde zum Fluch, damit wir im Segen leben können. Ja, aber Reinhard, ich habe es nicht geglaubt, aber habe es nicht erlebt, ja, weil du es nicht geglaubt hast. Der Herr hat mir vor kurzem eine geniale Offenbarung gegeben. Die habe ich noch nirgendwo gelehrt, außer meinen IPS-Schülern habe ich sie mitgeteilt. Und zwar folgendes. Plötzlich gingen mir die Augen auf, ich soll mich mal mit dem Wort Kleinglauben beschäftigen. Und wisst ihr, wir haben die falsche Meinung gehabt, dass Kleinglauben ist Glaube, der zu klein ist und deswegen bringt er das Wunder nicht. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt keinen Glauben, der zu klein ist, um Wunder zu bringen. Den gibt es gar nicht. Denn der Glaube in sich selbst, der Glaube, den Gott mir und dir ins Herz gelegt hat, diese Art von Glauben, diese Qualität von Glauben, das ist der Glaube, der auch die Toten auferweckt. Ob er klein ist oder groß ist, dieser Glaube weckt die Toten auf. Und wenn die Bibel sagt, wenn ihr habt Glauben so klein wie ein Senfkorn, dann spricht die Bibel nicht von klein, das ist im Urtext gar nicht drin, es spricht drin vom Glauben wie ein Senfkorn, dann könnt ihr schon das Unmögliche tun. Und Jesus hat uns gesagt, der Glaube ist, der Same ist der kleinste und wächst zum Großen. Und da habe ich mich immer gefragt, aber was ist denn der Kleinglaube? Was ist denn der Glaube? Beim Mentoring, glaube ich, habe ich das mal mitgeteilt. Was ist denn dieser kleine Glaube? Und wenn du hineinschaust im Urtext, dieses Wort für klein bedeutet auch einen kurzen Zeitabschnitt, eine kurze Zeit. Und wenn du durchstudierst, jedes Mal in der Bibel, wenn Jesus Kleinglauben rügt, dann rügt er dir nicht, dass sie nicht geglaubt haben, sondern dass sie nicht lange genug geglaubt haben. Matthäus 14 zum Beispiel. Matthäus 14, da ist Petrus, der geht am Wasser. Und Petrus geht am Wasser und im 31. Vers sagt Jesus dann zu ihm, er rügt ihm und sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus hat geglaubt, sonst hätte er gar nicht am Wasser gehen können. Petrus hatte göttlichen, biblischen Glauben. Petrus wandelte am Wasser in demselben Glauben, der die Toten auferwecken kann. Er lebt im Glauben. Keiner kann am Wasser gehen, wenn er nicht im Glauben geht. Das kannst du mal probieren. Geh mal rüber da zum Fluss oder zum Zürcher See. Geh mal darüber. Nicht im Winter, weil im Winter können wir alle über Wasser gehen. Geh mal rüber und geh mal über Wasser drüber. Wenn du nicht wirklich biblischen Glauben hast, gehst du unter. Zu Debbie habe ich letzte Woche gesagt, Liebling, die Gurke hat 96% Wasser. Ich kann über Gurken gehen. Ich bin 96% schon wie Jesus. Fehlen nur mehr 4%. Doch weiter übt, dann komme ich da auch hin irgendwann mal. Aber denk einmal, Petrus ging am Wasser. Und Jesus sagte dann zu ihm Folgendes, du Kleingläubiger, was geschah? Petrus glaubte, dass das Wasser ihn trug. Und in der Krise hörte er auf zu glauben. Was wäre, wenn Petrus in der Krise gesagt hat, ich bin aus Glauben aus dem Boot gestiegen, ich glaube jetzt weiter. Das sollen die Umstände sein, wie sie es wollen, ich glaube auch jetzt weiter. Ich sage dir, wir würden unwahrscheinlich viele Heilungswunder erleben, wenn wir aufhören würden, kleingläubig zu sein. Unwahrscheinlich viele. Wir hatten ein Erlebnis in Natal, wo wir unsere Kinderdargestellte haben, ein Sozialprojekt. Und eine unserer Mitarbeiter, die Legisia, die arbeitet mit den Medien, sozialen Medien, und die arbeitet jetzt bei uns mit, die ist auch Schülerin der IBS und zieht auch mit uns nach Teresina. Und ich konnte nicht hinauf nach Natal, wir machten einen Einsatz mit einer Ärztin, die aus Amerika ist, glaubt nicht in Wunder, aber sie ist eine liebe, liebe Kinderärztin und sie liebt Jesus. Und die wollte wieder kommen, wir kennen sie recht gut und sie wollte unbedingt wieder kommen, Einsatz machen für 2 Wochen. Ich konnte nicht, ich hatte einfach diese Zeit nicht, hatte auch keinen Tag da, um hinaufzufliegen und habe zu Legisia gesagt, flieg rauf, hilf dir mit Übersetzung, weil sie ist Brasilianerin, die aber in Amerika aufgewachsen ist und jetzt seit einem Jahr wieder in Brasilien lebt. Und sie flog rauf. Und am Donnerstag waren sie dort in so einem Favela, so einem Slum, wo sie die Ärztin für die Kinder untersucht hat. Und da war ein Junge, keine Ahnung, wie alt er war. Es sah so aus wie vielleicht 7, 8 Jahre. Und der Junge, der konnte nicht normal laufen, weil der hat ein Hüftproblem von Geburt an. Und dort ist es so, wenn du mit einem Hüftproblem von Geburt an wachst, geboren wirst, wenn du in gewissen Gegenden in Brasilien bist, wirst du umgebracht. Da gibt es Gebiete in Brasilien, wo ein Kind, wenn es nicht ganz 100% gesund auf die Welt kommt, wird das Kind getötet. Das machen sie so. Aber dort, wo die halt waren, da wird das Kind nicht getötet, nur es bleibt halt so. Weil viele kriegen die Kinder zu Hause auf die Welt, da gibt es keine Versorgung, das ist eben die Realität. Und der Junge, der konnte nicht richtig laufen. Und die Politiker sagt, ja, da kann man nichts tun. Krankenhaus gibt es hier keins, Versorgung gibt es hier keine, kann man nichts tun. Und der Jesus hat gesagt, ich bete. Und die Ärztin hat gesagt, ja, aber vielleicht will Gott ihn nicht heilen, weil ich habe da gelesen, ein Buch von Johnny Erickson, Gott verwendet die Krankheit. Und die Legisse, die hat gesagt, das lernen wir nicht und das glauben wir auch nicht. Das ist nicht das, wofür Reinhard steht und das glaubt Reinhard nicht. Wir glauben das nicht. Wir beten für dieses Kind. Gott will immer, dass jeder Mensch gesund ist. Hat gebetet für den Jungen und nichts ist geschehen. Das war am Donnerstag. Freitag kam sie dann zurück nach Sao Paulo, kam auch dann zu IPS und hat sofort mit mir geredet. Ich sagte, Reinhard, ich mache mir solche Vorwürfe, ich mache mir so ein schlechtes Gewissen, ich fühle mich so schlecht. Sie hat gesagt, ist es möglich, dass, weil ich nicht wirklich Glauben gehabt habe, jetzt ein Kind leiden muss? Und ich habe gesagt, natürlich ist das möglich. Das ist grundsätzlich möglich. Viele Menschen leiden, weil ein anderer nicht im Glauben gelebt hat. Ich habe sie gesagt, aber machen wir mal was anderes. Hör auf, daran zu zweifeln, dass du im Glauben gebetet hast. Du hast für dieses Kind im Glauben gebetet. Hör auf, kleingläubig zu sein. Du sagst jetzt Folgendes. Ich habe gebetet, er ist geheilt, darauf bestehe ich, ich ändere meine Meinung nicht. Ich ändere meine Meinung nicht. Ich glaube, was ich geglaubt habe, als ich gebetet habe. Ob ich was sehe oder ob ich nichts sehe, es ist mir völlig egal. Ich habe gesagt, meine liebe Legisia, du positionierst dich jetzt und du sagst, ich habe im Glauben gebetet und ich brauche nichts zu sehen, um zu glauben. Denn Glaube ist überzeugt von Dingen, die man nicht sieht. Und das hat so richtig, weißt du, so wow. Und sie hat gesagt, okay, hat sich positioniert, ich habe gebetet, braucht man nichts mehr tun, ich glaube. Das war am Freitagabend. Am Sonntag fuhren wir nach Hause von der IPS und ich musste noch zu anderen Leuten fahren. Ich hatte dort ein Meeting und Legisia wohnt in unserer Nähe. Und ich habe sie gesagt, hör zu, komm mit zum Meeting, dann kannst du mit mir nach Hause fahren, brauchst du dann nicht mit dem Uber fahren. Wenn du möchtest, kannst du mitfahren zum Meeting. Und sie hat gesagt, ah ja, ich würde eh noch gern mit dir reden, das wäre toll. Und wir fuhren dorthin und als wir fuhren, bekam sie ein Video, ein WhatsApp mit einem Video. Der Junge läuft. Der Junge läuft. Sie gesagt, Reinhard, das Wunder ist passiert. Schau, ich habe mir den Film angeschaut, wir haben beide geweint. Weißt du, denk einmal, wir müssen einfach lernen, in einer Jesus-Abhängigkeit zu leben, dass wir uns ständig bewusst sind von dem, was er tut, nicht was wir tun. Nicht, was er nicht getan hat, nach unserem Verständnis, sondern wir müssen einfach ihm so kindlich vertrauen. Weißt du, ich habe oft habe ich gesagt, Jesus, ich glaube, ich habe erkannt, wie gut du bist. Und nächsten Tag wache ich auf und denke mir am Himmel zu und ich habe gar nichts erkannt. Er ist so viel besser, als ich mir das je habe vorstellen können. Und ich gehe seit 55 Jahren mit Jesus und ich sage dir, ich komme fast jeden Tag drauf, dass er noch besser ist, als ich mir es gedacht habe. Dass er so herrlich ist, so genial ist. Und es ist mein Verlangen, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht wie der Petrus lebt, im Selbstbewusstsein aufbauen, Selbstbewusstsein noch größer machen, sondern dass die Gemeinde wie der Paulus lebt und sagt, alles gut. Nur um Christus, nur dass ich ihn erkenne, dass ich ihn erlebe, dass mein Fokus so sehr auf ihn gelegt ist, dass nichts im Vergleich zu Jesus noch irgendeinen Wert hat, auch nicht den geringsten Wert. Und weißt du, wenn wir so leben, dann lösen sich erstens mal schon, und übrigens noch etwas, wenn ihr in die Seelsorge geht und euch das gefällt, geht weiter. Wenn ihr euer Geld so investieren möchtet, tut, was ihr wollt. Ich sage keinem Menschen, dass man nicht Seelsorge machen soll. Ich sage euch hier nur, wie ich die Bibel verstehe. Ich verstehe in der Bibel, der Alte ist tot, Tote brauchen keine Seelsorge und der neue Mensch hat noch nie ein Problem gehabt und so braucht er auch keine Seelsorge. Das ist mein Verständnis. Und wenn du Seelsorger bist, vielleicht solltest du den Herrn mal eine Frage stellen und simpel mal fragen, sagen, Herr, vielleicht soll ich ein Seelsorger werden, der den Menschen beibringt, wie man gemäß dem neuen Menschen lebt. Dann hast du schnellere Erfolge, es werden dir irgendwann mal die Klienten ausgehen. Weil wenn alle lernen, so zu leben, gibt es keine mehr, die dich brauchen werden. Aber dann hat der Herr andere Sachen für dich, die du machen kannst. Aber wir sollen wirklich uns mal mit dieser Sache so ernsthaft auseinandersetzen, dass wir mal denken, wie haben wir so viel vermenschlicht? Wie haben wir so viele Dinge gelebt, genauso wie die Welt sie uns vorgelebt hat? Die Welt hat uns ganz genau gezeigt, wie man Probleme löst. Und wir denken, als Christen lösen wir sie auf dieselbe Art und Weise. Nur als Christen lösen wir sie nicht auf dieselbe Art und Weise. Debbie hat mal sauer zu mir gesagt, Debbie ist ja heute eigentlich kaum mehr sauer auf mich. Heute ist sie eine ganz liebevolle, nette, brave Ehefrau. Aber früher war sie öfter mal sauer auf mich. Und ich sage gar nicht, dass die Schuld bei ihr lag. Die Schuld lag sicher bei mir. Ich wäre wahrscheinlich auch sauer gewesen, wenn ich so ein Ehemann gewesen wäre. Oder wenn ich, ja, auf jeden Fall. Und da war sie mal sauer auf mich. Da hat sie mal gesagt, du hast es leicht, weil Gott hat dir 3000 Talente gegeben und mir nicht. Und ich habe sie gesagt, meine Liebe, ich verlasse mich auf keines meiner Talente. Auf keines meiner Talente. Ich verlasse mich auf nichts. Ich verlasse mich auf ihn. Jeder Atemzug, jeden Schritt, den ich gehe, alles, was ich tun muss. Ich verlasse mich so sehr auf ihn, dass es aussieht, dass ich talentiert bin. Für die Leute, die sagen oft, wirklich, weißt du, wenn die Leute sagen, wow, Reinhard, gewaltig, in mir drin, sage ich, hast du gehört, Jesus, die reden mit dir. Die sagen es mir ins Gesicht, aber die reden mit dir. Weil alles, was ich tue, tue ich im hundertprozentigen Vertrauen auf ihn. Und ich habe dabei gesagt, meine Liebe, wenn du aufhörst, dich auf deine Talente zu verlassen und dich auf Christus in dir verlässt, auf Christusbewusstsein umsteigst von Selbstbewusstsein, dann willst du gar kein Selbstbewusstsein mehr haben. Dann ist es dir gar nicht mehr wichtig, was da in dir noch drinnen liegt im Natürlichen. Denn was wichtig ist, ist, in dir liegt der größte Schatz und der heißt Christus in dir. Und mit dem musst du lernen, in Verbindung zu treten. Aber was haben wir gemacht? Wir haben ihn ständig irgendwo hergeholt. Hey, Musik, Lobpreisleiter, holen wir uns die Gegenwart Gottes in den Raum. Hör zu, in dem Augenblick, wo du irgendwo auf der Welt bist, ist die Gegenwart Gottes da und Christus lebt in dir. Denke mal, schaffen wir eine Atmosphäre, damit der Herr wirken kann. Weißt du, was die einzige Atmosphäre braucht, die der Herr, die einzige Atmosphäre, die der Herr braucht, um zu wirken? Dass du glaubst, dass er in dir ist und raus will. Mehr Atmosphäre braucht er nicht. Die einzige Atmosphäre, die er braucht. Er braucht nur Menschen, die nicht selbstbewusst leben, sondern christusbewusst leben und sagen, okay, wo immer ich bin, will er raus und ich lerne ihn rauszulassen. Und wenn wir so lernen zu leben, dann hast du die Atmosphäre am finstersten Ort dieser Welt. Da kann es Hölle sein um dich herum. Bist du die Atmosphäre, weil Christus die Atmosphäre ist. Schauen wir ein bisschen an, die Einleitung hätte ich mal jetzt hinter mir. Schauen wir ein bisschen an, ja, das habe ich wirklich hinter mir, glaubt mir. Lacht ihr, weil ihr mir nicht glaubt, oder? Ihr müsst mir schon glauben. Markus Kapitel 16, wir können ja sogar der Bibelstelle raufgeben. Markus Kapitel 16, 13 bis 26. Wisst ihr, ich habe heute nachgeschaut im Dictionary, in was das im Lexikon, habe ich nachgeschaut, was das Wort selbstbewusst bedeutet. Die Definition laut Lexikon ist, voller Selbstwertgefühl, ohne an sich selbst oder seine Fähigkeiten zu glauben. Voller Selbstwertgefühl, ohne an sich selbst zu zweifeln, sorry. Voller Selbstwertgefühl, ohne an sich selbst oder seine Fähigkeit zu zweifeln. Das ist die Definition von Selbstwert gemäß dem Lexikon. Jetzt stell dir vor, glaubst du wirklich, dass Gott braucht Menschen, die nicht an sich selbst zweifeln? Wenn du so gut bist, warum brauchst du dann einen Retter? Weißt du, ich glaube, wir Christen haben irgendwie oft gedacht, Errettung ist Glauben und alles andere ist Werke. Der Rest ist das Werke. Alles ist Werke. Evangelisation ist Werke. Menschen erreichen für Jesus Werke. Die Menschen, alles ist Werke. Hör zu. Die einzigen Werke, die ein Christ hat, ist Jesus durch sie wirken zu lassen. Denn Jesus hat uns selbst gesagt, ohne mich geht gar nichts. Ihr könnt nichts tun ohne mich. Lesen wir mal diesen Bibelabschnitt. Könnt ihr ihn raufprojizieren oder nicht? Matthäus 16, 13 bis 26. Wenn das geht, dann machen wir es. Wenn nicht, schlage ich meine Bibel auf. Schaffst du es, lieber Stefan? Ja. Okay, dann warten wir auf den lieben Stefan. Matthäus 16, 13, weg. Wunderbar. Okay. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet der Selbstbewusste, lass doch zurück bitte, so schnell bin ich nicht. Dankeschön. Da antwortete der Selbstbewusste Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ha, der wusste, wie man das redet. Ha? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern den Vater im Himmel. Schau mal. Petrus hat sich gedacht, er hat die clevere Antwort gebracht, aber das war gar nicht er. Das war nicht er. Der war nicht clever genug, um sowas Cleveres zu sagen. Ich werde euch das schon beweisen. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus, der Selbstbewusste, ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Denn wer sein Leben retten wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Schau mal, was wir hier sehen. Hier in diesem Bibelabschnitt sehen wir, dass das Selbstbewusstsein des Petrus hat ihn in einem Augenblick zum Sprachrohr Gottes gemacht und im nächsten Augenblick zum Sprachrohr des Teufels. Und da waren keine Wochen dahinter. Das war alles im selben Gespräch, alles im selben Kontext. Der Mann, der sich so selbstbewusst war, dass er, ich weiß die Antwort auf diese Frage, hat gar nicht gemerkt, dass Gott durch ihn geredet hat. Hat überhaupt nicht kapiert, dass es gar nicht er war. Und bei der nächsten Aussage, wo Jesus gesagt hat, übrigens, jetzt gehe ich nach Jerusalem, dort muss ich leiden. Und zuerst hat ihm Jesus noch gesagt, was er durch ihn tun wird. Petrus, übrigens, ja, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart. Und ich sage dir noch, du bist Petrus, ich werde meine Gemeinde bauen auf diesen Felsen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Petrus, du kriegst die Schlüssel jetzt über das Reich der Himmel. Und da war der selbstbewusste Petrus, das hat sein Selbstbewusstsein jetzt wieder gesteigert. Habt ihr 11 gehört? Wer hat die Offenbarung hier? Ja, Jesus hat selbst gesagt, die Offenbarung, die habe ich ausgesprochen. Ihr nicht. Ich bin ja auch der, der am Wasser geht. Ja, ich bin's der, der ihn auf keinen Fall verleugnen wird. Und dieser selbstbewusste Petrus, im nächsten Gespräch, wo Jesus zu ihm sagt, übrigens, ich muss euch jetzt auch noch etwas sagen. Ich muss sterben, ich muss leiden. Aber kein Problem, ich werde danach auferstehen. In diesem Augenblick war dieser selbstbewusste Petrus das Sprachrohr des Teufels. Jesus sagte eine interessante Aussage. Jesus sagte, weiche hinter mir, Satan, denn du sagst nicht, was göttlich ist, sondern was? Heißt das, dass viele Dinge, die wir menschlich sagen, satanisch sind? Wenn Jesus zu ihm sagte, du sagst nicht das, was göttlich ist, sondern was menschlich ist, aber zuvor sagt er, weiche zurück, Satan, dann bedeutet das, dass was sehr oft menschlich ausschaut, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Worte des Teufels. Denn er kommt schlau als Engel des Lichts. Ich habe mir so bewusst worden, dass so viele Dinge, die der Teufel und die Welt uns verkaufen will als Weisheit, ist nichts anderes als Unglaube. Es ist nichts anderes als Unglaube, weil wir nicht den Mut gehabt haben, uns in die Augen zu schauen, im Spiegel und zu sagen, in diesem Herz sitzt Unglauben und ich werde nicht gemäß diesem Unglauben leben. Den akzeptiere ich nicht, den lasse ich nicht, den habe ich nicht. Und ich möchte dir etwas sagen, mein lieber Freund, heute Abend, der du, viele von euch sind von weit angereist. Sogar mit dem Flugzeug, habe ich heute Abend vernommen. Ich möchte dir heute etwas eindringlichst ans Herz legen. Wenn du eine Person, die menschlichen Selbstbewusstsein, menschlicher Stärke, menschlicher Kraft, menschlicher Weisheit nachläuft, dann weißt du nicht, ob Gott oder der Teufel durch dich spricht. Das wirst du sehr oft nicht merken. Sehr oft wirst du Dinge sagen, ich habe das immer wieder gemerkt im Dienst. Ich bin drin gesessen in Pastoren-Meetings, wo menschliche Weisheit verkündigt wurde. Und ich dachte mir, das würde Jesus niemals so tun. Niemals, niemals würde Jesus so denken, so handeln. Niemals würde Jesus das gutheißen. Niemals. Wenn du den Jesus anschaust, der würde so etwas weder sagen, noch tun, noch würde er so denken. Und dann kommen immer wieder diese Argumente, dass aber schau, Reinhard, wisst ihr, wie viele Leute zu mir gesagt haben, Reinhard, werde doch endlich Realist. Und ich sage den Leuten, ich bin Realist. Für mich ist es real, dass Christus in mir lebt. Für mich ist es real, dass der Reinhard schwach ist und Christus stark ist. Für mich ist es real, dass wenn ich im Selbstbewusstsein lebe, dann geht die Sache in die Hose. Wenn ich im Christusbewusstsein lebe, dann wird es gut. Für mich ist es real. Die Realität ist das, was Christus getan hat, nicht das, was du in deiner Schwachheit erlebst. Und wir müssen Realist werden, nicht in dem Sinne, wie die Welt möchte, dass wir Realist sind. Wir müssen Realist werden in dem Sinne, dass das, was Christus für mich getan hat, durch sein Leben, seinen Tod, seine Beerdigung, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, ist die größte Realität, die es überhaupt in meinem Leben gibt. Und da gibt es keine höhere Realität. Wisst ihr, ich habe wieder zum Herrn so gesagt, Herr Jesus, wenn ich sehe, wie viele Christen auf dieser Welt, die haben angefangen, ein paar Dinge zu ergreifen, und dann lassen sie sie wieder los. Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus euch befreit, wandelt in dieser Freiheit. Hör zu, wenn du die Sachen nicht als Realität in deinem Leben anwendest, wenn du nur mehr hören wirst und mehr hören wirst, aber nicht lebst darinnen in diesen Sachen, dann werden diese Dinge für dich nicht Realität werden. Die einzige Art und Weise, wie du diese Dinge erleben wirst, wenn du sie anwendest und aufhörst, Opfer zu sein. Ich bin Gott so dankbar, dass ich ein Bauchgefühl gehabt habe in mir, dem ich nicht ignoriert. Und das Bauchgefühl in mir war es, ich darf dem Clayton keine Sekunde erlauben, Opfer zu sein. Was haben mich Leute dafür kritisiert? Straßenkind, sexueller Missbrauch, Waisenhaus, alle verlassen, vom Baby abgelehnt, sei doch ein bisschen mitleidiger. Ich habe dem Clayton immer gesagt, Clayton, du bist kein Opfer. Christus lebt in dir. Das Alte ist vergangen, du bist neu. Was haben Leute versucht, mich zu drängen, doch mit ihm in die Therapie zu gehen? Hab sie die Therapie, ist der Alte ist tot, der Neue lebt. Das ist die Therapie, die dieser Junge braucht. Dieser Junge, aber Reinhard, man muss doch das aufarbeiten. Die haben mich gedrängt und die haben mich gepusht. Die haben versucht, Druck auf mich zu legen, dass ich doch diesen Jungen die Chance gebe, therapeutisch alles aufzuarbeiten. Und ich dachte mir, jetzt sollte er in dem Mist zu graben anfangen und das Ganze wieder, was weiß ich, noch 100 andere Gründe, warum er nicht erfolgreich sein kann. Ich habe dem Clayton von Anfang an gesagt, wer er ist und wer Christus in ihm ist. Und wenn er das Richtige glaubt, kann er auch das Richtige tun. Und denk einmal, der Petrus, der hat menschlich von sich etwas gegeben, was aber vom Herrn aus, von seiner Sicht, satanisch war. Jemand hat mal folgende Frage gestellt. Wenn du dir einen der zwei Jünger auswählen müsstest als dein bester Freund, den Petrus, der dich mit dem Schwert verteidigt, oder den Judas, der dich verratet, wen würdest du dir als besten Freund nehmen? Die meisten sagen Petrus. Aber Petrus mit dem Schwert Jesus verteidigen, wollte ihn verhindern, seinen Plan auf dieser Erde zu erfüllen. Judas hat Jesus dahin gebracht, dass er in seine Bestimmung einging. Oft ist es der Judas, der uns in unsere Bestimmung bringt. Und wir bekämpfen den Judas und sehnen uns den Petrus herbei. Das ist menschliche Weisheit, mein lieber Freund. Wir brauchen nicht menschliche Weisheit. Wir brauchen die göttliche Weisheit, die so simpel ist, dass Christus genug ist. Schau dir doch einfach jeden Tag mal eine halbe Stunde auf dieses Band und sag, Jesus is enough. Yes, true, Jesus is enough. Wow, Jesus, ja, du bist wirklich genug. Ja, wenn du genug bist, brauche ich kein Selbstbewusstsein mehr. Ich brauche nur ein Jesus ist genug Bewusstsein. Stell dir vor, was wäre es, wenn alle auf dieser Konferenz mit nichts anderes nach Hause gehen, außer mit dem einfachen Verständnis, ich brauche kein Selbstbewusstsein mehr. Ich brauche nur Jesusbewusstsein. Du stehst in der Früh auf und du fühlst dich minderwertig und du sagst, ah, Jesus, du bist genug. Du bist nicht minderwertig. Du stehst auf in der Früh, du hast Angst vor Ablehnung und sagst, ah, Jesus, die Angst hast du nicht. Dort, wo du abgelehnt hast, hast du geliebt. Wow, Jesus, du bist genug. Du stehst auf in der Früh, du siehst die große Aufgabe vor dir und du denkst, wie soll ich die schaffen? Und dann schließt du die Augen und sagst, ah, Jesus, du schaffst alles. Ach, das ist doch so wunderschön. Dankeschön. Was wäre es, wenn wir diese Konferenz verlassen würden, endlich anzuerkennen, dass das menschliche Selbstbewusstsein nichts anderes bringt als menschliche Resultate? Mein lieber Freund, ich sage dir eins, die Welt, so wie die Welt sich ändert, in die Richtung, wie diese Welt geht, was in dieser Welt zurzeit geschieht, ich sage dir eins, mit menschlicher Weisheit werden wir in ein paar Jahren am Ende sein. Mit menschlicher Weisheit brauchst du dann nicht mehr rausgehen auf die Straße. Mit menschlicher Weisheit wirst du nicht mehr viel anrichten. Aber Christus in dir, der richtet viel an. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Zoff oder Clinch oder wie man das sagt, ich weiß auch nicht. Da hat mal ein Mann Gottes gesagt, weißt du, wenn man in Weisheit handelt, dann braucht man nicht im Glauben leben. Und der wollte unbedingt, dass ich anders lebe, als ich lebe. Ein weltweit anerkannter Mann Gottes. Und der wollte mich unbedingt dazu überreden, unbedingt, war vor vielen Jahren, dass ich unbedingt bei mir zu Hause für 90 Tage unverderbliche Nahrungsmittel habe. Weil das, wir sehen, es kommt was Schlimmes auf uns zu. Die Moslems übernehmen. Und du wirst sehen, der Dritte Weltkrieg kommt. Und du wirst sehen, dann wird es nichts mehr zu essen geben und nichts zum Kaufen. 90 Tage, wenn du dann nichts hast, dann wirst du verhungern. Und ich habe gesagt, hör zu, ja, dann esse ich halt 50 Tage nichts und dann bin ich bei Jesus. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, wenn ein Christ nicht essen kann und zu Jesus geht? Und weißt du, wenn ich so in die Reihen hineinschaue, die meisten von uns, sie könnten mehr als 90 Tage ohne Essen auskommen. Ja, du schüttelst das Haupt. 50 habe ich probiert. Da hätte ich noch weitermachen können. Ja, man glaubt gar nicht, wie lange der Mensch ohne Essen auskommt. Glauben mir gar nicht. Und weißt du, ich habe diesen Mann gesagt, und als er das Argument kam, aber wenn wir Christen in Weisheit leben, brauchen wir nicht im Glauben leben. Ich habe dann gesagt, Moment, aber lehrt die ganze Bibel hindurch nicht, der Gerechte soll aus Glauben leben? Lehrt die Bibel nicht, aus wahren biblischen Glauben kann ich die Weisheit Christi in mir aktivieren? Es macht die Bibel nicht Glauben als etwas so Wertvolles, ohne dem kann ich Gott gar nicht wohlgefallen. Ich habe keine Bibelstelle gefunden, wo steht, ohne Weisheit kannst du Gott nicht wohlgefallen. Ich habe aber sehr wohl eine Bibelstelle gefunden, die sagt, ohne Weisheit ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Geht gar nicht. Und ich habe diesen Leuten dann gesagt, nein, das kommt mir nicht ins Haus. Ich mache das nicht. Mach das nicht. Und dann haben sie versucht, mich zu überzeugen mit der Masche, weißt du, ah, du bist aber sehr egoistisch, Reinhard. Ich sage, warum bin ich egoistisch? Ja, weißt du, wenn das dann wirklich so schlimm wird, wir können unsere Nachbarn, die nichts haben, zu uns hereinrufen und wir können teilen mit ihnen und ihnen das Evangelium predigen. Und ich habe zu ihnen gesagt, und nach den 90 Tagen? Was predigst du denen nach 90 Tagen? Was machst du dann? Ich habe gesagt, weißt du, was ich mache? Ich lade auch meine Nachbarn ein. Ich lade die Nachbarn alle ein. Ich sage, setz dich her. Und am Tisch sind nichts außer leere Teller. Und dann sage ich, Vater, danke, dass du so ein guter Versorger bist. Du bist unwahrscheinlich genial, herrlich, wie du deine Kinder liebst und versorgst. Und wenn ich Amen sage, ist der Tisch gedeckt. Ich sage, gerade mal, wer sich bekehrt, dein Nachbar oder meiner? Ich habe auf meinem Tisch Fleisch vermehrt gesehen. Ich habe es gesehen. Mitten in der Nacht kam ein Engel in meinen Raum hinein, strahlte herrliches Licht, legte einen Stapel Geld schon auf den Tisch, lächelte und ging wieder weg. Warum denken die, dass es etwas Unmögliches gibt für denen, die Gott vertrauen? Unmöglichkeiten gibt es für die, die im Selbstbewusstsein leben nach menschlicher Weisheit. Für die, die in Christus Bewusstsein leben, abhängig von ihm 100%, da gibt es Unmögliches nicht mehr. Das existiert plötzlich nicht mehr. Weil du bist dir ja gar nicht mehr selbstbewusst, was da alles geschehen könnte, was das sein könnte. Weißt du, Debbie hat manchmal am Anfang jetzt nicht mehr. Inzwischen ist Debbie sehr glücklich mit mir. Wirklich sehr, sehr zufrieden. Das hat sie mir heute wieder bestätigt. Wirklich, wirklich. Aber am Anfang war es für sie stressig. Es war wirklich für sie stressig. Am Anfang hat Debbie oft gesagt, ja, denkst du nicht an die Konsequenzen? Ich habe gesagt, ja, ich denke an die Konsequenzen, was geschieht, wenn ich nicht glaube. An die Konsequenzen denke ich. Himmels Willen. Dann kann ich mich nur mehr auf Menschen verlassen. Und wisst ihr, heute hat er auch erkannt, dass das Leben, das einzige Art und Weise, das Leben einen Sinn gibt, wo wir so abhängig sind von unserem geliebten Jesus, wo wir uns auf nichts mehr verlassen, auf ihn, der in uns drinnen lebt. Und diesen Switch musst du machen. Und weißt du, und in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so schwer. In dem Augenblick, wo du immer versucht wirst, auf dich selbst zu schauen, am Anfang musst du wahrscheinlich die Augen zumachen. Ich brauche das heute nicht mehr, aber früher habe ich es auch müssen machen. Ich habe früher immer wieder die Augen zugemacht, mitten unterm Tag, irgendwo einfach zugemacht, an Jesus in meinem Herzen gedacht, dann ging es wieder. Aber heute brauche ich das gar nicht mehr, weil das für mich natürlich und normal ist. Jesus ist in mir, ich bin in ihm und das ist der einzige Lebensstil, der einen Sinn ergibt. Und in dem Augenblick, wo eine Entscheidung treffen muss, da gehe ich einfach, okay, Jesus, jetzt musst du halt gut entscheiden. Schau mal, wie der Petrus uns das katastrophal vorgelebt hat. Der Petrus, der hat diese Lektion offensichtlich nicht gelernt. Dass er wurde sich selbstbewusst, nachdem nicht nur er diese Aussage gemacht hat und Jesus ihn dafür gelobt hat. Wow, das war nicht du, Petrus. Das war tatsächlich jetzt der Vater im Himmel, der hat dir das offenbart. Wenn Petrus in diesem Augenblick folgende Einstellung gehabt hat, zum Glück hat er mir das offenbart, weil wenn ich was gesagt hätte, wäre Misstrauen gekommen. Aber so wie wir den Petrus kennen, von der Kirchengeschichte her, von der Bibel her und auch später noch, als er gedient hat, er war ja auch im Dienst noch relativ bestückt mit Teilen von Meinungen im Herzen des alten Bundes. Das sehen wir, der wollte ja das Evangelium nicht dem Cornelius predigen. Unrein, da gehe ich nicht hin. Dann musste Gott auf eine eigenartige Weise überzeugen, dass das Evangelium zu jedem gehört. Stell dir mal vor, Jesus sagt zu Petrus, geh hin in alle Welt. In alle Welt. Und er muss einen Engel schicken zu Cornelius, dann muss er dem ein Leintuch zeigen, wenn er hungrig ist, dreimal kommt es runter mit allen möglichen unreinen Getieren und dann sagt Gott vom Himmel, iss. Und Petrus sagt, nein. Weiß ich nicht. Dreimal sagt er Nein zu Gott. Dreimal, Apostelgeschichte 10. Nein, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Selbstbewusster Kerl, ha? Und dann der Engel, der sagt zu diesem Cornelius, schick hin deine Diener dort im Hause von Simon, dem Gerber, da ist ein Mann, den holst du dir her. Und der geht hin und dann spricht der Heilige Geist, die kommen, geh mit ihnen. Und dann hat das einzige Mal in der Bibel berichtet, dass etwas geschehen ist, das wird nirgends sonst berichtet. Dass der Heilige Geist auf Menschen gefallen ist, die noch gar nicht bekehrt waren. Die einzige Bibelstelle, wo wir sehen, Petrus hat es selbst gesagt, tut Buße, lasst euch taufen und empfange den Geist des Heiligen Geistes, die Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 19, Paulus kam in Ephesus und was sagt er? Er sagt, hey, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Kennen wir gar nicht. Mit welcher Taufe seid ihr getauft? Johannes den Täufer. Okay, reines Wasser, nochmal taufen auf den Namen Jesus. Und dann der Heilige Geist. Und Petrus redete noch. Der hat noch nicht einmal den Aufruf gemacht zur Bekehrung. Die haben nicht einmal das Übergabegebet gesprochen. Und plötzlich fällt der Heilige Geist auf die, zu denen er predigt. Die sprechen in anderen Sprachen und die weissagen. Warum hat Gott all das getan? Um Petrus davon zu überzeugen, mein lieber Freund, da gibt es Dinge, die hast du noch nicht erkannt. Und die Gefahr ist so riesengroß, meine lieben Freunde. Die ist so groß. Dass wenn uns unser Selbstbewusstsein wichtig ist, dass wir dann auch die Dinge, die der Herr uns als Ermutigung gibt, falsch anwenden. Jesus hat Petrus ermutigt. Das warst nicht du, das war mein Vater im Himmel. Dann gab Jesus dem Petrus eine weitere Ermutigung. Hör zu, du kriegst die Schlüssel des Himmelsreich. Ich werde meine Gemeinde bauen. Nichts wird sie überwinden können. Petrus, ich mach was mit dir. Wie kann jemand, der so ermutigt wird von Gott selbst, im nächsten Augenblick die Stimme Satans werden? Sag mir, wie das gehen kann. Wenn du selbstbewusst bist, ist es ganz leicht. Wenn du Christus bewusst bist, geht das nicht. Darum ist es so wichtig, dass wir wegkommen von diesem menschlichen christlichen Leben, wo wir einen Menschen brauchen, der uns was gibt. Hör zu, wenn Jesus durch mich, ich weiß, wer ich in Christus bin. Ich weiß, ich bin Prophet. Ich weiß, ich bin Lehrer. Ich weiß, wer ich in ihm bin. Ich weiß aber auch, wer ich in mir bin. Und mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich sag dir, ich kenne mich gut genug. Ich will mit dem Reinhard als natürlichen Mensch nichts zu tun haben. Ich mache täglich eine 100%ige Bankrotterklärung. Jeden Tag. Und wenn wir nach Selbstbewusstsein streben, nach Selbstbewusstsein haschen, dann werden wir auch das Lob der anderen falsch in unser Herz hineinlassen. Dann werden wir unser Herz aufmachen für das Lob des anderen. Dann brauchen wir die Bestätigung der anderen. Ein christusbewusster Mensch braucht keine Bestätigung von niemand mehr, weil der weiß, wer in Christus ist. Der ist bestätigt und ruht in dem, in ihm bin ich neue Schöpfung, das Alte ist schon tot. Und stell dir vor, wenn wir als Christen lernen würden, so zu leben. Wir brauchen nicht mehr ständig Menschen um uns herum, die uns ständig aufbäppeln, uns ständig dazu ermutigen, dass wir doch verschaffen, doch verschaffen, doch verschaffen. Ich habe in Amerika mal Fußball gecoacht, die 12-Jährigen. Und ich habe nach einem Jahr das hingeschmissen. Ich habe gesagt, ich kann da nicht mit. Ja, du kannst, jeder kann. Red ihnen doch nur Mut zu. Ich werde nicht einen 12-jährigen Jungen bereits einreden, dass wenn er sich gut genug anstrengt, dann kann er etwas. Das soll die Welt machen, ich mache das nicht. Und ich weiß ja, dass es bis zu einem gewissen Grad weltlich funktioniert, aber wir sind ja keine Bürger der Welt, wir sind die Bürger des Himmels. Glaubst du wirklich, die Welt kannst du erreichen, weil du einen selbstbewussten Prediger auf der Bühne hast? Ich habe mit Alana heute, schöner als das Haarschneiden, war noch das Gespräch mit ihr. Die hat mir erzählt und geheult dabei und geheult dabei. Die kam erst diese Woche aus der Ukraine zurück. Da war ein junges Mädchen. Ausstand tut sie wie 18, aber sie ist schon, hat zwei Kinder mit 11, 10 und 11 Jahren. Oder 11 und 12 sogar, oder? Ja, 11 und 12. Die schaut aus wie ein Teenager-Mädchen, so jung. Und weißt du, und die fahrt mit dem Auto von hier alleine nach der Ukraine. Und in der Ukraine betet sie für die Kranken, fahrt ins Kriegsgebiet und der Herr verwendet sie dort. Weißt du, und die hat geheult, als ich mir die Haare geschnitten habe. Ich habe mir schon gedacht, die Haare sind eh schon nass. Die waren noch besser. Der Haarschnitt ist wahrscheinlich deswegen so schön, weil du ihn mit Tränen geschnitten hast. Siehst du? Die hat geheult beim Haare schneiden. Weißt du, warum sie geheult hat? Weil jeder dritte Satz war, Jesus ist so gut, Jesus ist so gut, Jesus ist so gut, Jesus ist so gut. Die hat nichts erzählt, was sie gemacht hat. Die hat nur erzählt, was Jesus durch sie gemacht hat. Und was Jesus durch eine einfache, simple Person machen kann, wenn wir nicht selbstbewusst leben, sondern Jesusbewusst leben, wird dich erstaunen und wird die Welt um dich herum erstaunen. Stell dir mal vor, denk nur mal an diese Aussage, die ich dir jetzt sagen werde. Gibt es irgendein menschliches Talent, das kleiner ist als Jesus und das Talent, das er hat? Sag mal, gibt's, wenn Jesus der Schöpfer der Himmel und der Erde ist, wenn Jesus die Diamantenminen dieser Erde geschaffen hat, gibt es jemanden, der besser weiß, wie man mit Diamanten handelt als Jesus? Wenn Jesus alles geschaffen hat, der weiß doch, wie man das beste Gewand schneidet, mein lieber Reto. Wenn Jesus alles geschaffen hat, der weiß, wie man das beste Gewand schneidet. So perfekt, dass keiner das nachmachen kann auf der Welt. So vollkommen. Denk mal, wenn Jesus der Schöpfer alles ist, Jesus weiß, wie man am besten die Autos repariert. Wenn du Mechaniker bist, als Christ solltest du der beste Automechaniker sein, den es irgendwie gibt, wenn du Jesus durch dich Auto reparieren lässt. Nur was machen wir? Wir häufen uns noch mehr selbstbewusst an, indem wir noch mehr studieren, noch mehr lernen, noch mehr wissen, noch mehr wissen, noch mehr wissen, noch mehr wissen. Wir stopfen uns voll mit Wissen und glauben, wenn wir eh nicht genug Wissen haben, haben wir auch genug Selbstbewusstsein. Und dann kriegen wir Widerstand, dann werden wir abgelehnt, dann kriegen wir keinen Job, dann haben wir die akademische Ausbildung, müssen irgendwo da unten arbeiten, das ist Selbstbewusstsein wieder beim Teufel. So sollen wir doch nicht leben. Wenn wir Christusbewusst leben, dann stehst du so selbstbewusst da und die Leute werden nur so staunen, in dir drinnen sagst du, wenn die nur wissen würden. Wenn die nur wissen würden, wenn die einmal in mich hineinschauen könnten, dann würden die nur wissen, was da in mir drinnen vorgeht. Da vertraue ich gar nicht auf mich, sondern nur auf ihn und einzig und allein auf ihn. Und das war das Problem bei Petrus und so viele Christen haben das ganz das gleiche Problem. Der Herr tut etwas, der Herr wirkt durch uns, der Herr ermutigt uns dann auch und anstatt so 100% dieses Lob, diesen Dank, diese Anerkennung an Jesus weiterzugeben. Und weil wir brauchen sie ja gar nicht. Wir brauchen sie nicht, weil wir ständig die Anerkennung von Jesus bekommen. Wisst ihr, eines Tages habe ich mal gesagt, Jesus, was soll ich denn tun mit dem ganzen Lob, das mir die Menschen ständig geben? Er hat gesagt, ja, gib's einfach mir weiter. Gib's einfach mir weiter. Zu denen sagst du, danke, lieb von dir, danke, nett. Und im Herzen sagst du, Herr, das gehört dir, weil ich selbst hätte da gar nichts geschafft. Und wenn du so leben kannst, gibt es keine Situation in deinem Alltag, wo Jesus dich durch dich nicht wirken möchte. Die Situation gibt es nicht. Jesus versteckt sich doch nicht. Jesus ist doch in dir lebendig, ist doch in dir aktiv. Jesus möchte so ein Jesusbewusstsein von dir haben, dass du dir keine Gedanken mehr machst um irgendeinen anderen Menschen um dich herum. Und weißt du, wenn wir so leben, dann wird die Welt sehen, wie machen wir das? Das werden sie fragen. Was ist an denen anders? Die ersten Christen, die waren so anders. Die waren so anders, dass die Welt Fragen gestellt hat. Was ist mit denen, dass sie so anders sind? Und das ist die Sehnsucht in meinem Herzen drinnen, dass die Christen, jeder Einzelne, egal was deine Vergangenheit ist, egal was du miterlebt hast, egal was du erreicht hast, egal was du geschafft hast, was hat Paulus gesagt? In ihm leben wir. In ihm sind wir, haben wir unser Leben. Wie ihr Christus angenommen habt, so lebt in ihm, so wandelt in ihm. Wir haben Christus im Glauben angenommen, weil wir zu der Überzeugung gekommen sind, ich kann mich selbst nicht retten. Und so wie wir ihn angenommen haben, laut Kolosser 2, sollen wir auch leben darin. Das heißt, ich kann mich nicht nur selbst nicht retten, ich kann selbst nichts machen, was irgendeinen Wert in der Ewigkeit hat. Nichts. Nichts. Wisst ihr, ich habe der Herr zu mir damals gesagt, dass ich das erste Buch schreiben soll, die Kraft zu vergeben. Ich habe angefangen zu schreiben, weil ich ihm einfach gehorsam war. Das ging dann in die Hose, dann hatten wir einen, um Himmels Willen, es ist 9:30. Ich stehe 1,5 Stunden schon hier rum. Ich gehe bald runter, keinen Stress. Macht euch keine Sorgen. Geht euch die Zeit auch schneller oder nur mir? Soll ich runtergehen? Soll ich hier oben bleiben? Ein bisschen bleibe ich noch. Ein bisschen bleibe ich noch. Und weißt du, was habe ich gesagt? Was wollte ich sagen? Jetzt habt ihr mir den Faden genommen. Ah, wir Buch schreiben, danke. Ah, die passen auf, sehr gut. Um 9:30 sind die noch wach und hören mir noch zu. Gut gemacht. Okay, ich habe gewusst, der Herr will, dass ich das erste Buch schreibe. Als ich das erste Buch geschrieben habe, dann habe ich geschrieben. Das war ganz, ganz schwer für mich und war katastrophal. Und dann hatte ich einen Virus am Computer damals, das war lange her, da waren Computer noch gar nicht gut. Habe alles verloren, habe noch einmal geschrieben und nach 8 Jahren habe ich aufgegeben. Ich habe acht Jahre geschrieben am ersten Buch und habe aufgegeben. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich bin halt kein Autor, das Schreiben liegt mir nicht, das ist nicht meine Begabung und habe dann aufgegeben. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich gebe auf, ich schreibe kein Buch, hat der Herr zu mir gesagt, die Botschaft muss raus. Wenn du es nicht schreibst, dann finde ich schon jemand anders. Aber dieses Buch muss geschrieben werden. Ich suche mir dann jemand. Haben wir gedacht, um Himmels Willen. Was mache ich dann, wenn ich einmal vor Jesus stehe? Dann sagt er eigentlich, das ist das, was du hättest tun sollen. Aber naja, du hast halt nicht gemacht. Dann dachte ich mir, was ist, wenn der Nächste auch Nein sagt? Der Nächste auch Nein sagt? Der Nächste auch Nein sagt? Braucht es vielleicht noch 10 Jahre, bis das Buch endlich geschrieben wird? Dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe das Buch. Und dann kam ich in Stress. Dann kam ich deswegen in den Stress, weil ich mir gedacht habe, um Himmels Willen, ich habe das schon probiert, das geht zu schwer. Und als ich erkannt habe, wie dumm ich gehandelt habe, dass ich versucht habe, etwas für ihn zu tun, anstatt ihn durch mich was tun zu lassen. Das Buch war in einer Woche geschrieben. Einer Woche war das Buch fertig. Fix und fertig. Und weißt du, das war für mich so eine unwahrscheinliche Lektion. Jedes Mal, wenn wir auf uns selbst schauen, versuchen, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, dann leben wir ja in diesem Teufelskreis auch. Wir leben deswegen im Teufelskreis, weil je erfolgreicher du bist, desto mehr Selbstbewusstsein hast du auch. Zumindest sieht es so aus. Ich sag dir, was der Herr getan hat in den letzten Jahren in Brasilien, ohne dass ich das wollte. Ich wollte das nie. Ich habe es in Liechtenstein gesagt, ich bin in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal irgendeinem Menschen hinterhergelaufen. Ich bin nie einem Mann Gottes hinterhergelaufen, nie in meinem Leben. Ich war nie der, der durch die Feuertunnel lief, der die Hände aufgelegt haben wollte. Ich war nie der. Auch als junger Mann, wo ich den neuen Bund noch nicht verstanden habe. Ich habe mir irgendwie immer gedacht, wenn es Jesus nicht hat für mich, dann hat es ein Mensch auch nicht für mich. Es war irgendwie immer so instinktiv in mir drinnen. Bin nie jemand nachgelaufen. War mir auch gar nicht wichtig. Aber in den letzten Jahren in Brasilien, so irgendwie hat Gott was gemacht, dass ich mit einigen der einflussreichsten Menschen im Land zusammengesessen bin. Leute, die nach außen hin, weißt du, alles haben. Alles. Die haben nicht 100.000 Follower auf Instagram, die haben Millionen. Und ich bin mit einer ganzen Anzahl von diesen absoluten einflussreichsten Personen, die haben nicht einen Privatjet, die haben 4 und 3 Hubschrauber. Und wisst ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, und ich wollte nie von denen etwas haben. Ich hab immer gesagt, ich bin nicht käuflich. Mir wurden 20.000 Franken angeboten, wenn ich ein Mittagessen mit einem Mann mache. Ich habe gesagt, nein, komm, frag mich nie wieder. Christus hat mich gekauft, ich bin schon verkauft, ich kann nicht mehr gekauft werden. Ich bin nicht käuflich. Das war für mich immer klar. Aber dann saß ich mit Menschen, die nach außen hin ein Selbstbewusstsein haben, das enorm ist. Und dann vertrauen sie dir und dann öffnen sie dir ihr Herz. Ich kann nur mit Schlaftabletten schlafen. Ich bin so depressiv, dass ich Antidepressiva brauche. Ich denke Tag und Nacht nur an Selbstmord. Die Ehe ist kaputt. Ich war überrascht. Ich saß mit hochrangigen Pastoren, die leiteten 80, 90, 100 Gemeinden, nicht eine Gemeinde. Die leiteten 100 Gemeinden. Große Gemeinden, mit tausenden, tausenden Mitgliedern. Der steht oben auf der Bühne mit einem Selbstbewusstsein und ist suizidgefährdet. Nicht einer. Sehr viele Menschen, die nach außen hin top Selbstbewusstsein ausschauen, mit denen saß ich, die schütteten mir Herz auf. Ein Pastor saß auf meiner Couch und ich sagte, du, es tut mir wirklich leid, aber ich habe leider die Zeit nicht. Ich habe nicht. Er hat gesagt, hör zu, ich fliege nach Sao Paulo. Ich habe gesagt, okay, ich gebe dir zwei Stunden, aber du musst einfach verstehen, ich habe da Termine, die muss ich halt wahrnehmen, was soll ich tun? Aber okay, zwei Stunden. Der saß auf meiner Couch und hochintelligent geschult, Theologe, Griechisch, was weiß ich, was alles, wie erfolgreich, saß auf meiner Couch und plötzlich merkte ich vom Heiligen Geist, irgendwas stimmt da nicht. Da stimmt was nicht. Und ich trommel die Leute in meinem Haus zusammen, die Gracie, die Daniel, die halt alle um mich herum waren. Ich sagte, wir müssen für den Mann beten. Beten für den Mann. Und der Herr gab prophetische Worte frei. Der Mann hatte einen Wendepunkt in seinem Leben. Und er sagte, weißt du, als ich bei dir ins Haus hereingang, war mein Selbstmord bereits geplant. Das war vor 2,5 Jahren. Er lebt heute noch. Er lebt heute noch. Er ist erfolgreich. Er dient dem Herrn. Und so viele Menschen. Und ich dachte mir, wie kann es, dass Menschen so viel investiert haben in Selbstbewusstsein innen drinnen, so kaputt sind? Wie kann es so sein? Meine lieben Freunde, hört mir gut zu. Ich werde jetzt ein prophetisches Wort für euch weitergeben und für alle, die mich online hören. Es werden Menschen kommen, die unwahrscheinlich hochrangig sind, Einfluss haben, die alles haben. Solche Menschen werden zu Christen kommen, weil sie intuitiv wissen werden, das ist die einzige Hoffnung, die sie noch haben, weil sie innen drinnen so kaputt sind. Und wenn wir dann nicht die Antwort haben, dann werden sich viele dieser Menschen das Leben nehmen. Wir müssen uns jetzt bewusst sein, dass der Herr uns vorbereitet auf eine Ernte, wo er dich und mich braucht. Wir müssen uns jetzt bewusst sein, dass der Herr uns vorbereitet auf eine Ernte, wo er Menschen zu uns bringt, die alles haben, so scheint es, aber nichts haben innen drinnen. Und wenn wir dann mit unserer Weisheit kommen, wenn wir uns auf uns selbst verlassen, werden wir nicht gebräuchliche Instrumente in der Hand des Herrn sein. Aus zwei Gründen nicht. Entweder wir werden wie Petrus sein, ja, arrogant, wir wissen genau, was wir zu tun haben, was wir zu sagen haben. Somit dienen wir diesen Menschen nicht. Oder wir werden so sein. Ja, ich kann nicht. Nein, den muss ich woanders hinschicken. Ich kann nicht. Ich habe es in Liechtenstein gesagt, der Teufel kommt immer auf zwei Arten und Weisen. Immer. Der Teufel arbeitet immer von vorne und von hinten. Immer. Immer. Von vorne kommt er, indem er dich einschüchtern will. Wer bist du? Wer bist du? Was denkst du? Du? Du willst der Große sein? Was denkst du, wer du bist? Du? Schau dich doch an. Schau auf deine Vergangenheit. Du hast gestern mit einer Frau gestritten und jetzt willst du da große Wunder wirken? Du willst für den Kranken beten? Schau mal zu Hause dein Chaos an. Du hast nicht mal Glauben gehabt, dass du selbst gesund wirst, bis zum Arzt gegangen. Jetzt willst du für den Kranken beten? Wer bist du denn? Der Teufel kommt immer von vorne, um uns einzuschüchtern. Da müssen wir sagen, ich weiß, wer ich in Christus bin. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich weiß, wer ich in Christus bin. In ihm bin ich eine neue Schöpfung. Christus lebt in mir. Er heilt durch mich. Er wirkt durch mich. Ich weiß, wer ich in Christus bin. Und wenn er merkt, er kann uns nicht von vorne stoppen, kommt er von hinten. Dann sieht er, wie der Herr Dinge tut und sagt er von hinten, wow, das hast du gut gemacht. Wow, genial. Schau, schau, was du für ein Mann Gottes bist, für eine Frau Gottes. Schau, wie Gott dich verwendet. Schau, wie du genial bist. Und ich habe gelernt, zu ihm von vorne und zu hinten sagen, Satan, halt's Maul. Halt's Maul. Ich weiß, wer ich in Christus bin. Und wenn du mir von hinten sagst, ich habe was gut gemacht, sage ich dir, das hat Christus durch mich gemacht, nicht ich. Halt's Maul und geh. Und wenn wir nicht Acht haben, dann gehen wir ihm auf den Leim von vorne oder von hinten. Von vorne stoppt er uns und schüchtert er uns ein. Wir glauben, wir können nichts. Das geht nur so, wenn wir auf unser Selbstbewusstsein uns verlassen. Dann können wir hier wirklich nichts. Und wenn wir eh nicht lernen, uns auf Christus so zu verlassen, dass wir von ihm verwendet werden, wo immer wir auch hinkommen, dann kommt er von hinten. Und dann möchte er uns beibringen, wie toll und wie gut wir etwas geschafft haben. Aber der Herr ist dabei, Menschen zuzubereiten, die kein Selbstbewusstsein brauchen, weil sie Christusbewusstsein wünschen, sich wünschen. Der Herr ist dabei, Menschen sich zuzubereiten, die in einem Satz sagen können, Johannes 15, Vers 5 und Philipper 4, Vers 13. Ohne dich kann ich nichts, aber ich kann alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Ohne dich geht nichts, aber mit dir geht alles. Und der Herr ist dabei, ein Volk zuzurüsten, ein Volk zu sammeln, ein Volk, das sich gegenseitig ermutigt, Christus als Zentrum zu haben, auf Christus zu schauen und die selbstbewusst auftreten, aber innen drinnen zittern die Knie. Die Knie zittern nur, weil sie Angst haben, dass sie irgendetwas sagen könnten, außer Christus, den Gekreuzigten. Paulus zitterte nicht, weil er kein guter Redner war. Paulus kam in Furcht und Zittern, weil er panische Angst davor hatte, irgendetwas anderes zu verkündigen, außer Christus und den Gekreuzigten. Und wisst ihr, ich war früher ein Mann, der mit Furcht und Zittern vor Menschen gestanden ist, weil ich Angst gehabt habe, dass ich nicht gut predige. Weil ich ein Mann war, der versucht hat, sein Selbstbewusstsein aufzubäppeln, aufzubauen. Ich war früher so nervös vor dem Predigen, das wusste niemand außer meine liebe Debbie, dass ich musste jedes Mal vor dem Predigen auf die Toilette gehen, weil ich solchen Durchfall hatte, weil ich so nervös war. Jedes Mal. Debbie wusste schon, wenn ich im Lobpreis rausging, sie wusste schon, ah ja, er macht sich wieder in die Hose. Und eines Tages hat der Herr mir meine eigene Sünde geoffenbart, nämlich die Sünde auf mich selbst zu schauen, die Sünde auf mich selbst zu vertrauen, die Sünde mich ins Zentrum zu stellen, die Sünde mich in den Mittelpunkt zu stellen, die Sünde mich zu verlassen auf meine Fähigkeit zu reden, die Sünde mich auf mich selbst zu verlassen. Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt, auch auf sich selbst. Und in dem Augenblick, wo ich Christus bewusst wurde und nicht mehr selbstbewusst leben wollte, dem Augenblick hatte ich keinen Durchfall mehr. Dem Augenblick zittern meine Knie nur. Herr Jesus, bitte behüt mich davor, dass ich irgendetwas anderes den Menschen bringe, außer dich. Es gibt keine andere Lösung, es gibt keinen anderen Sieg, es gibt keinen anderen Mittelpunkt. Er ist wahrhaftig genug. Und der Einzige, der dir wahres, echtes, biblisch korrektes Selbstbewusstsein geben kann, ist er. Und je mehr du Christus fokussierst, lebst, Christus bewusst lebst, desto mehr stehst du vor den Menschen, du schaust sie an und du machst den Mund auf und du sprichst. Weißt du warum? Weil innerlich sagst du, Herr, ich gebe dir diesen Körper zur Verfügung, mach was. Und plötzlich wirst du dir bewusst, er spricht, er liebt, er heilt, er setzt frei, er wirkt aus dir und durch dich. Und zu diesem Christusbewusstsein müssen wir im alltäglichen Leben kommen. Das muss ein Lebensstil von uns werden. Das muss so normal von uns werden, dass jedes Mal, wenn du nur einen Millimeter abweichst, nur einen Millimeter abweichst und einen Millimeter hinkommst zum Selbstbewusstsein, dass du sofort innerlich spürst, ups, ein Millimeter ist 100% der Leben. Und wir müssen so lernen, leben mit Jesus, dass wenn wir einen Millimeter zum Selbstbewusstsein hingehen, innerlich sofort eine Stimme in uns anschlägt und sagt, ein Millimeter Selbstbewusstsein ist 100% neben Christus Bewusstsein. Nicht einen Millimeter dürfen wir abweichen. Wir müssen eine Gemeinde werden, wir müssen Christen werden, die so Christusbewusst lebst, dass wir ständig selbstbewusst auftreten. Ich sage das noch einmal. Wir müssen zu Christen werden, die so Christusbewusst leben, dass sie ständig selbstbewusst auftreten. So ist Paulus auch aufgetreten. Er trat selbstbewusst auf, aber weil er gewusst hat, das ist Christusbewusstsein. Seine Stärke kam aus seinem Vertrauen zu Christus und aus seiner Schwäche. Seine Weisheit kam daher, weil er die menschliche Weisheit verachtete und die Weisheit des Kreuzes ergriff. Seine Gerechtigkeit kam daher, weil er die menschliche Gerechtigkeit verachtete und die Gerechtigkeit, die Christus gewirkt hat, ergriff. Und das müssen wir tun. Die Gemeinde, die der Herr verwendet in den letzten Tagen, die ist eine siegreiche, eine herrliche, eine reine, eine starke Gemeinde. Denk einmal, wie viele Menschen, die leben in so einem Sündenbewusstsein, die leben in einem ständigen Bewusstsein, ich habe gesündigt, ich habe versagt, ich habe gesündigt, ich habe versagt. Wie willst du die Sünde überwunden, wenn du im Sündenbewusstsein lebst? Das geht gar nicht. Der einzige Sieg über die Sünde ist Christusbewusstsein. Christus in dir sündigt nicht. Und wenn du die Glieder deines Körpers ihm hingibst, dann wirst du auch nicht sündigen. Die Bibel ist so klipp und klar. Es gibt nur Sieg über die Sünde durch Gnade, nicht durch Selbstbewusstsein und Versuchen, die Sünde zu überwinden. Wir müssen weg von jedem menschlichen Versuch, etwas Gutes aus uns zu machen. Weg von jedem menschlichen Versuch. Jesus will nicht, dass du dich schöner machst, besser machst und netter herrichtest. Jesus will, dass du nicht mehr lebst und Christus durch dich lebst. Das ist sein Verlangen, das ist sein Ziel, dafür hat Jesus sein Leben gegeben und so wird die Welt auch um uns herum erreicht werden können, wenn er einfach durch uns wirkt. Und weißt du, was das Schöne ist? Das Schöne ist, es wird im normalen Alltag, da wirst du ständig zu dir diese Jesus-Begegnungen haben, überall. Überall, dir lebst du, egal wo, am Flughafen, im Flugzeug, beim Spazierengehen, im Restaurant, dir lebst du überall einfach. Ich bin 100% überzeugt, dass bei den 1000 Menschen, die hier herin sitzen, mindestens, wenn nicht mehr, wahrscheinlich mehr, mindestens 900 Menschen in diesem Raum, die verpassen täglich göttliche Gelegenheiten, wo Jesus durch euch große Dinge in anderen tun will, weil er selbstbewusst seid. Was ist, wenn es ich bin? Was ist, wenn es nicht von Gott ist? Was ist, wenn der blöd mich anschaut? Was ist, wenn der mich Ich kann mich erinnern, als das erste Mal der Gedanke war, was ich, wenn ich für den Kranken bete, wird nicht gesund. Habe ich gesagt, Teufel, was ist, wenn ich für den Kranken bete, der wird gesund? Hä? Was dann? Was dann? Wir müssen diesen menschlichen Selbstbewusstsein so sterben. Die Gemeinde sucht sich die talentiertesten Menschen auf, um als Leiter einzusetzen. Wir haben die Leiterschaftsstrukturen in der Gemeinde übernommen, entweder vom Alten Bund oder von der Welt. Beides ist falsch. Beides ist falsch. Ich habe noch keinen Gemeindeleiter in der Welt kennengelernt, der sich Leiter ausgesucht hat wie Jesus seine 12. Keinen habe ich noch gesehen. Würdest du den Dieb zum Kassier machen? Michael wird es nicht tun, siehst du? Denk mal, die 12 haben Jesus ständig Trouble gemacht. Jesus hatte ständig Trouble mit seinen 12. Er hat sie wieder ausgesucht. Er hat sie ausgesucht als eine ganz speziell Auserkorenen. Wenn wir ähnlich ergreifen können, dass diese ganze Idee, dass die Qualifizierten, die Top, die Begabten, die Guten sind die Männer Gottes. Der wahre Mann Gottes ist der, der zum Bankrott gekommen ist. Die wahre Frau Gottes ist diese Frau, die gesagt hat, ohne dich kann ich nichts. Ich wage mich nicht mal in der Früh aus dem Bett zu steigen ohne dich. Ohne dich kann ich nichts. Das ist die wahre Frau und der wahre Mann Gottes, die jeden Tag aufstehen und sagen, ich wage mich nicht mal zu denken, was ich heute tun könnte. Ich wage mich nur zu denken, Christus in mir. Die 12, die waren chaotisch, die waren alle disqualifiziert, die waren alle 12 Menschen, die sich kein Pastor dieser Welt aussuchen würde, um mit sich einen großen Dienst zu bauen. Ganz im Gegenteil. Wir suchen uns die Qualifiziertesten aus. Aber ich sag dir, die Gemeinde, die Jesus baut, die wird die Welt überraschen. Weißt du warum? Weil aus dem Nirgendwer, aus dem Nirgendwo, stehen plötzlich die Kaputtesten auf, die sagen, ich bin eine neue Schöpfung, alles ist vergangen, alles ist neu, ich bin geheilt, ich bin befreit, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Herr, verwende mich. Und plötzlich werden wir hören, wie die, die gestern noch im Eck gesessen sind und im Selbstmitleid zerschmolzen sind, jetzt die Toten auferwecken. Und dann werden die Leute sagen, oh, wer hat das Wunder getan? Wo ist der Name? Und alle werden sagen, keine Ahnung, da ist irgendjemand vorbeigegangen, der hat den vom Rollstuhl rausgeholt. Der war schon wieder weg. Der hat nur gesagt, steh auf und geh, und dann war er wieder weg. Ja, glaubst du wirklich, dass das, was Jesus tun wird am Ende des Tages, wird etwas sein, wo irgendein Mensch die Herrlichkeit, die Ehre für sich kriegt? Natürlich nicht. Hör zu, der Herr hat mir gezeigt, dass er lange geduldig zugeschaut hat, wie in der Gemeinde Menschen sich selbst die Ehre geholt haben, aber dieses Spiel toleriert der Herr nicht mehr. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Der Herr sieht dann nicht mehr zu. Darum, das Einzige, was ich sein kann, ist ein Vermittler der Wahrheiten des Wortes Gottes, um euch dazu zu bringen, dass ihr auch das lebt. Ihr sollt das leben. Ich bin nicht dazu hier, um euch irgendwas Tolles zu geben, dass ihr sagen könnt, wow, ich war ähnlich beim Reinhard. Jetzt habe ich ihn live gesehen. Den muss man umarmen, das ist schon schön. Und in die Augen schauen, die schönen blauen Augen, da spürt man richtig Liebe rausfließen. Ihr glaubt ihr wirklich, dass ich deswegen in die Schweiz fliege? Da hätte ich Besseres zu tun. Ich komm doch nicht hierher, damit ihr nach Hause gehen könnt und noch ein Strichel machen könnt. Noch einen Mann Gottes umarmt. Wenn du einen Mann Gottes umarmen willst, umarm dich doch selbst. Und wenn du eine Frau Gottes umarmen willst, umarm dich doch selbst. Der Christus in mir ist derselbe Christus in dir. Da kannst du mal einen Mann, eine Frau Gottes richtig umarmen. Sagen, Christus in mir, ich bin ein Mann Gottes, eine Frau Gottes. Und dann sagen die Leute, was für ein arroganter Kerl. Und dann sagst du, nein, das ist Demut. Demut ist zu glauben, wer ich in Christus bin. Arroganz ist zu glauben, dass ich genug Selbstbewusstsein habe, dass ich was schaffen kann. Das ist Arroganz. Und meine Aufgabe vom Herrn ist es, den Leib Christi dazu zu bringen, dass der Kleinste größer ist als Johannes der Täufer in seinem täglichen Leben. Und wisst ihr, das schönste Zeugnis, das ich hier kriege, jeden Tag, wir kriegen ja jeden Tag Zeugnisse, Nachrichten und wunderbare Dinge. Und das Schönste ist immer, Reinhard, mein Leben war chaotisch. Ich habe eine leidenschaftliche Liebe für Jesus. Alon hat gesagt, du hast den Rest deines Lebens mit mir freien Haarschnitt. Und dann kann ich nicht zurückbezahlen, was ich von dir bekommen habe. Und ich habe gesagt, okay, schön, danke. Und sie hat gesagt, weißt du warum? Sie hat gesagt, durch dich habe ich so eine leidenschaftliche Liebe zu Jesus. Das ist der Lohn, den ich will. Ich brauche nicht Leute, die sagen, durch dich habe ich gelernt, wie ich meine Heilung annehmen kann. Seit 15 Jahren bin ich jetzt gesund. Ja, das ist nett, aber das ist nur der Zucker auf dem, wie sagt man da? Das Tüpfchen auf dem I. Das ist doch nicht, wofür ich lebe, meine lieben Freunde. Dass Leute mir sagen, wie schön, seitdem dich kennengelernt, haben wir auch einen neuen Bundhauskreis. Es gibt keinen neuen Bundhauskreis. Es gibt nur Christen, die sich treffen. Und dann schauen wir hinunter auf die anderen. Die sind noch im alten Bund. Ich sag dir, die Leute, die so handeln, die haben nichts verstanden von dem, was ich lehre. Nichts. Die Leute, die auf die herabschauen, die noch in religiösen Gefängnissen sitzen, im alten Bund wandeln und sie kritisieren, sie verurteilen, anstatt liebevoll ihnen aus der Haus zu helfen, die haben nichts verstanden von dem, was ich predige und von dem, der ich bin. Wir sind alle nichts ohne ihn. Ohne seine Gnade sind wir hoffnungslose, verlorene, elende Häuflein. Aber weil Christus in uns lebt, sind wir alle mehr als Überwinder, alle Sieger, können alles durch den, der uns kräftig gemacht hat, Christus. Egal auf welchem Platz du stehst, Christus in dir und dieses Bewusstsein bist du immer in der Mehrzahl. Kannst du nicht verlieren, kannst du gar nicht mehr versagen. Das ist gar nicht möglich. Denn nicht ein einziges Mal in aller Ewigkeit hat Christus versagt. Menschen versagen, weil sie Selbstbewusstsein nachjagen. Menschen, die Christusbewusstsein nachjagen, die versagen nicht. Und denen ist es am Ende des Tages auch egal, was sie vor Augen für Resultat sehen. Denn die wissen, wenn Christus sich ausdrückt durch mich, lasse ich das Resultat in seiner Hand. Brauche ich nichts mehr. Brauche mit mir nicht schmücken. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts mehr. Und das ist die Gemeinde, die der Herr zurüstet. Und dafür bin ich auch die nächsten 3 Tage hier. Und dafür werde ich im 2024 auch mehrmals in die Schweiz kommen. Damit Menschen, die das ergreifen wollen, das verstehen wollen, das lernen wollen, die sagen, ich habe die Schnauze so satt, auf mich selbst zu schauen. Bitte hilf mir, bring mir bei, wie ich so leben kann, dass ich der glücklichste Mensch bin, wenn ich nicht auf mich schaue. Ich sagte, wenn ich auf mich schaue, dann geht es mir so dreckig, dass ich, mir wird übel dabei, darum schaue ich nicht mehr auf mich. Manchmal kurz sagen die Leute alles mögliche Schöne und du hast kurz einen Gedanken, wow, das war gut, dann merke ich sofort, um Himmels Willen, ja, nicht diesen Gedanken denken. Nur nicht diesen Gedanken denken. Denn ich weiß, wohin mich der Gedanke führt. Ich weiß ganz genau, wohin mich die Gedanken führen, wenn ich auf mich fokussiert bin. Ich weiß, wohin mich das führt. Da will ich nicht mehr hin, da will ich nicht mehr leben, da habe ich lange genug gelebt. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Mein Zuhause ist Christus, Christus, Christus, Christus, Christus und noch einmal Christus. Und im letzten Atemzug meines Lebens möchte ich sagen, Jesus, you have really been more than enough. Jesus, du warst wirklich mehr als genug. Mit dem letzten Atemzug, wenn ich noch was sagen kann, möchte ich sagen, Jesus, du warst wirklich mehr als genug und du bist tatsächlich besser, als ich es mir je gedacht habe. Das bist du wirklich. Vater im Himmel, wir danken dir für heute Abend. Möge dein Heiliger Geist weiterhin die ganze Nacht an uns arbeiten. Heiliger Geist, wenn wir nicht ganz kapiert haben, was du sagen möchtest, dann bitte ich dich, dass du nachts weiterarbeitest. Gib den Leuten hier Träume, prophetische Träume. Weck sie auf mitten in der Nacht. Wenn sie jetzt nicht zugehört haben, dann weck sie in der Nacht auf und red weiter zu ihnen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du tust alles, was du tun kannst, damit dein Volk ergreift, dass es dein Volk ergreifen möge, die Höhe und die Breite und die Tiefe und die Länge der Liebe Christus, der uns so sehr geliebt hat, dass er sich nicht nur geopfert hat für uns, aber in uns drinnen Wohnung genommen hat. Vater im Himmel, wie sehnen wir uns danach, dass wir einen Leib haben, der rein und heilig ist, nicht weil er sich ähnlich rein und heilig gemacht hat, sondern weil er so auf dich schaut, dass er deine Reinheit und deine Heiligung widerspiegelt. Oh Vater, wie sehr sehnen wir uns nach einem Leib, der nicht den anderen verurteilt, sondern in Liebe zu dir zum Haupt hinwächst. Und der Herr möchte sagen, schaut auf, mein Volk, schaut auf. Ich tue etwas in Europa, was Europa bis jetzt noch nicht gesehen hat. Schaut auf, schaut auf. Viele von euch haben nicht aufgeschaut, ihr habt hinuntergeschaut. Ihr habt auf dieselbe Ebene geschaut. Viele von euch haben auf die Umstände geschaut, haben auf das Äußerliche geschaut. Viele von meinen Kindern, sagt der Herr, die haben nur auf das geschaut, was sichtbar ist. Aber ich fange an, meinen Kindern laut zuzurufen, schaut doch auf, hebt die Augen auf. Und meine Kinder, die werden beginnen, im Geist zu sehen. Mein Volk wird beginnen, die geistlichen Realitäten realer wahrzunehmen als die natürlichen Realitäten um sie herum. Und der Herr sagt, ich habe das Schreien vieler meiner Kinder vernommen, die gar nicht gewusst haben, wonach sie geschrien haben. Und ich werde ihre Augen öffnen. Ich werde ihnen geistliches Verständnis geben, wie sie es noch nicht gehabt haben. Sie werden erkennen, wo sie keine Erkenntnis hatten. Sie werden sehen, wo sie nicht gesehen haben. Sie werden hören, wo sie nicht gehört haben. Und ich werde meinen Kindern eine Stimme geben. Der Herr sagt, ich werde meinem Volk in Europa eine Stimme geben. Mein Volk in Europa wird eine Stimme haben. Und die Stimme wird nicht die Stimme der Menschen sein. Die Stimme wird nicht die Stimme der menschlichen Weisheit sein. Es wird die himmlische Stimme sein. Ich werde meinem Volk eine Stimme geben. Aber durch die Stimme, die ich meinem Volk geben werde, wird mein König, der König Jesus, verherrlicht werden, sagt der Herr. Der Herr sagt, ihr werdet sehen, wie ich meinen Thron dort aufrichte, wo ich im Zentrum stehe. Viele von meinen Kindern haben gefleht und geschrien zu mir und gerufen. Die haben alles getan, damit sie doch mehr von meiner Gegenwart erleben können. Und der Herr sagt, da wo meine Kinder mich ins Zentrum stellen, brauchen sie nicht mehr rufen und flehen, da wird sich meine Gegenwart manifestieren und verherrlichen. Und der Herr sagt, ich werde alles tun, damit ich wieder im Zentrum stehen kann von meinen Kindern.